Questcast. Gastabenteuer Winefall. Ja, was finde ich vor, was sehe ich? Ja, also die Wirtin fängt an, ist gerade dabei, die Tische abzuwischen. Wischt du ein bisschen um den Bauern herum. Ja, Albert sortiert Teller ein. Hinter der Theke. Hinter der Theke. Na gut, dann ja, gehe ich an die Theke. Sag, Albert? Ja, Bier? Nee, ein bisschen Fuhl. Ein bisschen Fuhl. Brüsselchen. Warte mal, ich muss mich jetzt sortieren. Das schon so schnell. Ich habe früher angefangen als du. Ich habe schon zwei mehr. Der Tee vorhin, der war ziemlich, ziemlich gut. Wie macht ihr den? Ja, also die Kräuter, die kriegen wir zum Teil aus dem Dorfladen. Gibt es ein paar Kräuter, so eher dunkle, würzige Kräuter. Und dann geht die sehr geehrte Frau Mama auch noch selbst mal in den Wald und pflückt das eine oder andere Kraut. Und ja, dann wird das aufgebrüht und dann gibt es den Tee. Das war einfach. Ja. Da würde mich eigentlich schon interessieren, was das für Kräuter sind. Genauer weißt du das nicht? Nein, das weiß die liebe Frau Mama natürlich. Das ist also gar kein Rezept. Ich kenne die Kräuter nicht. Also können Sie ja fragen. Ja, mache ich vielleicht gleich. Sieht so beschäftigt aus. Ja. Mir ist aufgefallen, dass der Brunnen auf dem Marktplatz zugenagelt ist. Was hat es denn damit auf sich? Ja, der war ausgetrocknet und hat auch sehr murrig gerochen. Also das Wasser, was auch rauskam, das war sehr brackig. Das konnte man nicht mehr verwenden. Seit wann ist das so? Er überlegt so seit 3-4 Wochen. Naja. Er kratzt sich so ein bisschen am Kopf und versucht irgendwas zu kombinieren, aber... Kombiniere das. Dann frage ich ihn, woher sie denn dann das Wasser kriegen, wenn der Brunnen nichts mehr hergibt? Naja, zum einen ein bisschen aus dem Fluss. So, da kann man ja noch gut abschöpfen. Und zum anderen wird uns aus dem Dorfladen, der lässt sich das liefern aus der Stadt. Wasser ist ein bisschen teurer zurzeit. Das ist besonders aus der Stadt. Wasser liefern. Von Nestle. Das ist Evian. Okay. Dann frage ich, glaube ich, mal im Dorfladen nach. Was ist das für was? Denke ich mir. Ich sage danke, Albert. Gerne, gerne. Ich komme später auf ein Bier vorbei. Ja. Freue mich schon drauf. Schön. Sehe ich die Wirtin noch? Ist sie noch da? Ja, ja, die wischt. Gut, ich gehe zur Wirtin rüber. Also man sieht auch, dass sie trocken wischt halt. Ne? Also nicht mit Wasser. Also sie fegt. Mit einem Tuch. Sie fegt mit einem Tuch, genau. Den Tisch. Dann komme ich, glaube ich, so ein bisschen flapsig rüber und so. Trocken wischt sich aber schwer, oder? Was will man machen? Gibt's kein Wasser? Nee. Willst dich beschweren? Aber für Tee reicht's. Sie nickt einmal. Ich fand den übrigens ziemlich lecker. Was sind das denn für Kräuter? Einmal aus dem Dorfladen, Schwarztee und dann aus dem Wald suche ich dann immer ein paar Kräuter zusammen. Wachsen hier überall. Was sind das für Kräuter, wenn ich fragen darf? Ja, die duften sehr, sehr frisch. Und wir haben sie immer jeher haben wir die in Tee gemacht und hat sie noch niemand beschwert. Ah, ich bin so die Knoblauchrauke. Wie sehen sie denn aus, was ich mir selber, welches ich sammeln würde? Würde ich die finden? Ja, die etwas weiter in den Wald rein und dann findet man das hier und da in so kleinen Sträuchern immer wieder auf dem Boden. Das sind so lange grüne Stelle und sie beschreibt die Pfefferminze. Okay, super. Oh, vielen Dank für die Info. Ich werde, glaube ich, mal in den Wald gehen, sage ich und gehe. Verlasse die Tage. Sandra wird das ganze Spiel alleine bringen. Zieh ich jetzt den Wisch. Ich komme wieder raus. Ihr steht immer noch da, ne? Ja. Und dich nicht bewegt. Ich warte gerade noch. Ich kann überlegen, ist das wirklich Pfefferminze? Oder Minze? Achso. Nee, weil ich keine Ahnung. Ich glaube, es gibt aber irgendein Brennnesselgewächs, was so ähnlich aussieht wie eine Brennnessel, ist aber sehr giftig. Naja, aber sie machen es seit jeher in den Tee, deswegen wird es ja wohl nicht der Verursacher sein. Ja. Yeah. Die hat sie ja plötzlich irgendwie vergessen, wie Pfefferminze richtig aussieht. Mhm. Oder Pfefferminze hat sich irgendwie, weil wir haben nämlich definitiv Oregano mit so bei uns im Garten, weil die sich irgendwie miteinander. Sieht aus wie Oregano und richtige Minze. Könnt ihr das Kräuterbaguette ja. in den Ofen? Kann ich. Cool. Ja, ihr kommt übrigens aus der Kirche wieder raus. Hm. Gerade. Weiß man, wo es zu den Bauern geht? Also sieht man irgendwo Felder? Kann man das aussehen? Ja. Das ist ein Bauernhaus, als ob man kein Bauernhaus ich erkennt. Ich sehe das Schild von, die Karte von hier aus nicht. Ja, aber man erkennt viele Gut. Bauernhäuser im Dorf. Kann ich zufällig in das Bauernhaus als erstes gehen, was der Familie gehört, die die andere Familie verpfiffen hat? Zufällig? Nein. Ja, es wäre zu. Ich habe ja nicht davon viel gehört, deswegen. Ich hätte es so lustig gefunden, wenn ich die als erstes treffe. Wie steht denn mein Zufall so? Ich mache es nicht absichtlich. Wie steht mein Zufall? Ich wüsste nicht, was ich auf Zufall. Ja. Also mit ihrem Schlepptau. Mhm. Auf der Gast sehen wir niemanden. Also oder? 12 ist das erste Bauernhaus. Und also 12 ist ein Bauernhaus. Das ist so das nächste, was du siehst. Mhm. Genau. Und auf der und die anderen beiden Häuser auf der von dir aus jetzt linken Seite, die sind, sehen nicht aus wie Bauernhäuser. Das eine sieht eher so steingemauert, etwas festlich, die 7 etwas festlicher aus. Mhm. Und daneben ist ein kleineres, gemäuertes Haus, eher so ein Bungalow-mäßig. Das sind beides Bauernhäuser, aber die sehen nicht so aus. Das sind keine Bauernhäuser, das sind eher so ein Fachwerk. Okay. Ja, da die 12 da aber ist und nach einem Bauernhaus schreit, würde ich doch mal dort als erstes höflich anklopfen. Okay. Ich glaube, deine Chancen stehen gut. Ja, die Tür geht auf und ja, vor dir steht ein Mann. Sie gehen wir jetzt in die 12 oder was? Ganz, sieht ganz hübsch aus. Ja. So, volle Lippen und sieht ein bisschen schelmisch aus, also ein leichtes Grinsen. Genau. Gepriesen sei die Kirk. Kirk ist ein dummer Name. Ja. Der Kirk zum Gruße. Ich komme von der Hauptstadt und ich habe gehört, Sie haben Probleme mit Ihren Pflanzen und ich würde Sie gerne segnen. Vielleicht hilft das ja. Ich habe sie gesegnet. Ich kann wieder gehen. Ja, natürlich. Gerne. Kommen Sie ins Haus. Das ist... Ich habe den Namen vergessen. Cassandra. Sie würde mir gerne ein bisschen über die Schulter schauen. Er öffnet die Tür und lässt dich mit einer leichten Verbeugung rein. Und als Cassandra vorbeigeht, guckt er nochmal so ein bisschen hinterher. Ich versuche das zu ignorieren. Ey, Hund, mach den Nase aus meinem Schritt, ich trau's halt. So passiert das jetzt gerade. Was haben Sie denn für Probleme? Wie kann ich Ihnen denn? Alle. Naja, alles. Also die Feldfrüchte wachsen einfach nicht. Also das Feld schon, das grünt und blüht. Wir haben natürlich auch sehr viel Unkraut dazwischen. Aber die Früchte, die werden nicht groß. Wurde es seit der Hexenverbrennung nicht besser? Nein, noch nicht. Aber wir gehen davon aus, dass das bald besser werden wird. Vielleicht liegt der Fluch ja noch auf den Feldern. Vermutlich. Bullshit. Sagst du das? Nein. Also Kopfblasen, Bullshit. Ja. Dann würde ich mir das gerne persönlich. Ja. Also ihr habt beide das Gefühl, also der ist äußerst nett und würde euch auch alles zeigen, aber der hat schon irgendwas auf dem Kerbholz. Sieht man irgendwas im Haus, was irgendwie verdächtig ist oder so? Nein, also er hat, also ihr seid jetzt gerade im Haupt, also in der Hauptstube. Mhm. Rechts geht's zu einem Zimmer ab. Oder es geht zu zwei Zimmern ab, das werden wahrscheinlich die Schlafzimmer sein. Und links ist eine offene Küche. Und dann neben der Küche noch so eher klein, eher so buffig. Wohnen Sie hier mit Ihrer Familie? Ja, ihr wird so ein bisschen... Ich entschuldige, das sagen zu müssen, aber ich bin verwitwet. Nein. Doch. Meine Beileid. Frau ist bei der Geburt gestorben. Das passiert oft. Aber jetzt ist sie an einem besseren Ort. Eben. Mit unserem ungeborenen Sohn. Oh. Also ja, ist so ein bisschen. Also, aber es ist schon einige Jahre her. Ich würde ihm mitfühlend die Hand auf die Schulter legen. Ja. Ja, er zuckt so ein bisschen zusammen, aber er lässt es dann zu. Ich bin nett, ich mach das so. Okay, dann, aber zumindest ihre Felder werden wir wieder. Zu neuem... Ja, es ist auch sehr schwer, diese Felder alleine zu bestellen. Das kann ich mir vorstellen. Gibt es keine jungen Männer, die Ihnen dabei helfen können, hier in diesem Dorf? Ja, also man hält natürlich als Dorf schon zusammen, aber die haben natürlich auch ihre eigenen Felder zu bestellen. Verständlich. Kannst du Felder bestellen? Ich weiß ja nicht, warum du hier bist. Du brauchst einen Esel, da ist ein Flug, auf geht's. Ich? Nein. Achso. Ja. Das ist eine harte Arbeit, aber eine gotteswichtige Arbeit. Das auf jeden Fall. Er wird Ihnen dafür dankbar sein. Sie werden ins Paradies kommen. Ja. Bestimmt. Er lächelt. Sehr charmant. Also er hat immer, wenn er so lächelt, dann hat er immer so ein schelmisches Lächeln. Also fast schon gefühlt, als ob die eine Seite so ein bisschen gelähmt ist. Nur die andere Seite geht hoch. Okay. Charmant, aber leicht grenzgebiet. Okay, gut. Ist ein Schlaganfall? Wer weiß. Dann war es Gottes Wille. Gottes Wege sind unergründlich. Ich würde mir gerne die Felder ansehen. Gerne. Direkt, also hier den Weg hinterm Haus entlang und dann kommen sie schon zu den Feldern. Kommst du mit? Bleibst du da? Ich gehe mal vor. Soll ich denn alleine bei dem Kessel? Ich lasse mich entscheiden, ich gehe mal vor. Zu den Feldern. Habe ich den Brunnen gesehen? Ja. Bin ich intelligent genug, mir darüber Gedanken zu machen? Ja. Wenn du dir darüber Gedanken machst, dann ja. Gott, ich begebe mich denn. Ja, ich habe auf jeden Fall den Brunnen gesehen. Mach mir da schon irgendwie so Gedanken und will natürlich halt auch rausfinden, was es eigentlich mit dieser Hexe auf sich hat. Also diese Hexe. Und will ja schon mitkriegen, also keine Ahnung, möglichst viele Informationen reinkriegen, also würde ich mir die Felder ja wahrscheinlich auch mit angucken. Gehen. Mhm. Wie viel mal auf Etikette? Ich würfel heute richtig beschissen. Okay, gut. Hä? Ich weiß auch nicht warum. Manchmal weiß man nicht, warum man was würfeln sollte. Das wird dann schon. Felder! Gut, dann geht er raus zu den Feldern. Es sind tolle Felder. Alles ist grün, aber es sind keine Früchte da. Oder diese Früchte! Genau. Und das gesamte Feld ist auch also ist sehr wesentlich höher, als man das von anderen Feldern aus der Umgebung kennt. Und auch viel Unkraut dazwischen. Beziehungsweise ihr kommt jetzt erstmal aus dem Bauernhaus. Das machen die anderen dann. Ja, ich bin gerade aus der Taverne gekommen, wieder zu euch gestoßen. Ich habe mit Albert und Wirtin geredet, wegen dem Wasser. Die meinen, dass sie entweder aus dem Fluss schöpfen oder halt im Dorfladen kaufen. Der Dorfladen bezieht wohl Wasser gekauft aus der Stadt. Wo gibt's denn sowas? Das heißt, da könnte man eventuell mal nachfragen, was da abgeht. Auf jeden Fall. Ich wollte immer in den Dorfladen. Das ist super. Das ist gut. Ich pinkel. Ja, gut. Ich muss auch pinkeln. Ist ja egal. Gehen wir in den Dorfladen? Geh mit Gott, aber geh. Mhm. Ich gehe immer mit. Ja, immer in meiner Welt. Geh mit Kirk. Gut, dann läuft jetzt zurück zum Dorfladen, ja? Was sehen wir denn, wenn wir hier so lange laufen? Also kann ich erkennen, was das hier für Häuser sind? Ja, also ihr lauft direkt, also auf der rechten Seite ist noch ein Bauernhaus. Mhm, die drei. Die drei ist noch ein Bauernhaus. Und hinterm Dorfladen ist auch noch ein Bauernhaus. Also genau, ihr kommt Richtung Dorfladen und ihr seht gerade, wie aus dem Bauernhaus zwei Leute rauskommen. Du hast sie schon gesehen. Ja, jemand in weißer Robe und einem Stab, der so leicht wimmelt in der Hand. Offensichtlich ein Wandermönch. Der Stab ist ein bisschen seltsam, deshalb kennt man so noch nicht. Und dahinter eine junge Frau, 28 Jahre, schon ganz ansehnlich, mit blonden Haaren. Ich nehme sofort mein Fernglas zur Hand. Von hier ist ein Fernglas. Ernsthaft? Ja. Gut, dann nimmst du dein Fernglas. Guck mir das genauer an, das junge... Euch fällt das sofort auf. Ich denke so, what the fuck? Okay. Stalker? Noch nie eine Frau gesehen. Und tatsächlich. Schon lange nicht mehr. Tanja genau fällt, genug gucken. Und Percival fällt das auch auf und dir fällt das auch auf. Also weißt du, gehst daran, du siehst da so ein paar Leute vom Dorfladen stehen und einer, also die gucken so ein bisschen rüber und einer hält halt das Fernrohr auf und guckt in eure Richtung mit so einem Fernrohr. Keine 3 Meter weitergehen. Kann ich das irgendwie springen lassen? Würfel mal auf Magie. Also du schmeißt da, wobei, du kannst ja auch Telekinese werfen. Stimmt. Nee, wow! Du schmeißt da was halt entgegen, aber das also, triffst wahrscheinlich das Rohr einfach nicht. Okay. Merke ich, dass das auf Unbehagen trifft. Auf Unbehagen? Ja. Nein. Das wäre krass, wenn du es nicht merkst. Also, du merkst, dass... Oder bin ich in meinem Lusttunnel? Ja, schön. Oh mein Gott. Aber die fällt da schon aus, dass das natürlich irgendwie... Sehr, ich glaube, das Schöne ist dabei. Genau. Also, ihr kommt gerade aus dem Bauernhaus raus und da stehen 3 Leute auf der einen Seite und in dem Moment, wo ihr aus dem Bauernhaus rauskommt und der eine euch erblickt, holt er sein Fernrohr raus und guckt nochmal sehr genau. Auf diese Distanz. Ja. Und okay, gerade standen die noch hier, das sah wirklich erheblich weiter aus. Ja. Machen wir mal einen anderen zu rechtfertigen. Genau, also dir fällt das auf, dass die Frau, auf die du glotzt, sich sehr unbehaglich fühlt. Das kannst du durch das Fernrohr sehr genau erkennen. Und ich halte mein Fernglas und winke. Ja. Ich wink zurück. Achso, aber dich meine ich. Ich weiß. Ich zeige unbemerkt von ihm einen Mittelfinger. Ja. Du kriegst eine unflätige Geste zurück. Ich grunze. Ich glaube, ich bewege mich langsam. So anerkennen. Also ich bin definitiv weitergelaufen. Gut, ihr geht in den Dorfladen, ja. Muss man immer da stehen. Okay, ich hantiere noch mit meinem Fernrohr. Rohr. Das kannst du nur nicht für etwas anderes, oder? Bitte? Die Baguette. Ja, dann hole ich mir gleich mal. Danke. Also ich dachte eigentlich Fernglas. Ich dachte, ich habe mehr so ein Opernglas-Ding. Also ich dachte auch nicht, dass das jetzt so eine auffällige Aktion ist. Das hast du mir nicht gesagt. Ja, ja, das wäre wirklich explizit Fernglas. Das ist ja nicht so auffällig, aber ja, gut. Ja, die Distanz ist genauso auffällig. Ja, okay. Ich verstaue mein Fernglas, aber mit so einem... Habitus, dass ich ein, also ich glaube nicht jeder hat ein Fernglas und also ich gebe schon auch ein bisschen damit an. Du siehst sehr wichtig aus. Genau, also ich gebe schon auch mit meinem Fernglas an und pack das aber weg. Ja. Ich winke ja immer noch und sag nochmal Kirk zum Gruße. Kirk zum Gruße. Ja, Kirk zum Gruße. Ja. Ein netter Mann. Ich gehe zu den beiden rüber. Ja, aber also ihr geht nicht darauf zu, sondern ihr kommentiert das dann nicht weiter und geht zum Feld? Oder geht ihr auf ihn zu? Ach, wenn er jetzt schon so nett zu uns rüberkommt, würde ich auf ihn zu gehen. Gut, dann gehst du. Also er kommt auf dich zu. Gehst du trotzdem noch in den Laden? Nee, ich gehe auf die beiden zu. Wir können das auch alleine. Ja, ihr trefft euch hinter der Straße. Okay. Also kommst du auch mit oder bleibst du da stehen? Du hast keine Wahl mehr. Ich weiß es nicht. Ich laufe einfach mit. Ich mache ein Manöver. Ich möchte doch nicht dahin gehen. Ja, ich mache ein Manöver. Wende mich dem Mönch zu und sage, ach, das ist ja ein göttlich glücklicher Zufall. Ich war gerade schon in der Kirche, man sagte mir überhaupt nicht, als ich mir meinen Segen abholte und meine Spende, das mache ich übrigens immer so, in den Klingelbeutel warf, berichtete mir der Pastor gar nicht, dass ein Mönch hier zugegen ist. Dann müssen wir uns knapp verpasst haben. Was ein außerordentliches Vergnügen. Ach ja, das freut mich auch. Also, ich verbeuge mich so ganz ausladend. Ach, sehr nett. Ein Mann Gottes. Menschenkenntnis. Ein Mann Gottes, ja, das ist ne? Ja wunderbar. Moment, wir gucken, ob ich es so wunderbar finde. Nein. Na, 66 und ich habe 51. Ja, also dann nimmst du ihm das alles ab. Verstellen habe ich schon gewürfelt. Also, gehe ich davon aus, dass es meine das nicht schon bin? Bitte? Muss ich auch würfeln. Du darfst auch immer Menschenkenntnis würfeln. Ich zwinkere dir zu, während ich... Wow, ich habe 70. Während ich mich verbeuge. Ja, ja, aber er hat auf jeden Fall besser gelogen. Also das, was er sagt, scheint auch schon so zu meinen. Aber gerade durch das Fernrohr ist er schon ein bisschen... Ja. Cringy. Weird. Ja. Also unauffällig ist auf jeden Fall nicht. Nee, das ist ja auch nicht mein Ding. Hat ja von Anfang an nicht geklappt. Unauffälligkeit. Okay, was führt euch hier in das Dorf? Ich muss ja zugeben, ich fühle mich gleich wohler, wo ich weiß, dass ein Mann Gottes hier unterwegs ist. ich bin auf Pilgerschaft hier und ich wollte den Bauern etwas helfen, da sie ja Probleme momentan mit der Ernte haben. Wie wunderbar, wie wunderbar. Ich hörte davon. Und ich sah dann Scheiterhaufen. Ich dachte, ihr hättet das Problem gelöst. Das Problem ist gelöst, nur leider sind die Nachwehen sozusagen noch beständig. Und darum sollte ich mich jetzt kümmern. Er möchte die Felder segnen. Die Felder, ach, wunderbar, wunderbar. Ja. Dann, dann wird das Problem sich ja wahrscheinlich innerhalb kürzester Zeit erledigt haben. Ja, das hoffe ich, doch so Gottes will. Wer ist eure Begleiterin? Und ich wende mich dir zu und grüße auch dich, ihr schönes Hallo, mein Name ist Umberto. Mein Name ist Cassandra McKellen und ich bin zufällig hier. Cassandra, hallo. Oh. Ich bin zufällig hier gelandet und, wie heißt du nochmal? Purzelfahrt. Begegnet und, ja, ich dachte, ich hatte gerade sowieso nichts Besseres zu tun, wollte ihr ein bisschen unter die Arme greifen. Ihr habt auch so einen Stock, ihr seid also auch der Kirche zugehörig, oder wie sehe ich das? Nö, ist eigentlich mehr nur so ein Wanderstab, aber ich meine, wer ist nicht der Kirche zugehörig hier? Oh, schön. Sie trägt eine Rüstung, ne? Ja, also Leder. Lederrüstung. Also die Rüstung will ich nicht nennen, aber es ist schon kräftiges Leder. Seid ihr eine Jägerin der Kirche, eine Försterin? In welcher Rolle seid ihr unterwegs? Ich bin eigentlich eher eine Feldärztin und ich reise durch alle möglichen Dörfer, um eben Leuten vielleicht auch, die nicht so viel Geld haben, oder auch Soldaten, die unterwegs verletzt wurden, ein bisschen zu verarzten und versuche neue Dinge kennenzulernen, auch die meine Fähigkeiten zu erweitern. Na, dann werdet ihr hier wohl einiges lernen können. Hier treiben sich einige Ärzte herum. Ja, weiß ich noch nicht. So lange bin ich noch nicht hier. Ja, ich bin gerade mit einem Kollegen von Ihnen unterwegs. Ein fähiger Mann. Vielleicht stelle ich Sie heute Abend mal vor in der Taverne. Wäre vielleicht ganz nett hier. Das wäre mir ein außerordentliches Vergnügen. Ding, ding, ding, ding. Dann will ich euch gar nicht weiter aufhalten. Ihr seid ja im Auftrag der Kirche unterwegs. Kirks mit euch! Ich wollte noch schnell ein paar Einkäufe erledigen. Wir sehen uns dann heute Abend. Wie war dein Name? Cassandra. Wir sehen uns dann heute Abend, Cassandra. Ja, dann sehen wir uns heute Abend. Und euch viel Spaß im Kloster. Dankeschön. Der Beichtstuhl. Oder Mönche, geh nicht in die Taverne. So, es ist eigentlich, Gassenwissen. Genau, also es ist eigentlich schon gang und gäbe, dass der im Pfarrhaus übernachtet. Der darf auch in der Taverne, wird er sich auch kostenlos schlafen dürfen. Bestellt den Pfarrer schöne Grüße von mir, wird sich an mich erinnern. Wie war Ihr Name nochmal? Humberto. Humberto, natürlich. Sag. Weiter? Wir könnten... Also sagst du Polnamen oder sagst du nur Humberto? Nö, ich sag nur Humberto. Machen wir verstellen. Oh nee, wirf du Menschenkenntnis. Ich wirf auf die Packe. Nein, ne? 41 von 66. Ja, also er verschweigt was. Mhm. Wir könnten ja vielleicht mal zusammen beten. Ja, unbedingt. Unbedingt. Ich hab's mit dem Knie. Nee, unbedingt. Ich werde... Ach, wissen Sie, ich bin morgen bestimmt mal in der... Morgen früh zum Gottesdienst vielleicht? Ja, bestimmt. Jeder Tag ist morgens Gottesdienst. Morgens für dich auf jeden Fall. Morgen früh um 16:30, ich weiß nicht, wann Gottesdienst ist. Irgendwie so eine Richard-Uhrzeit. Halb acht. Morgen früh 19:30? Natürlich. Ja, da freu gerne. Ich. Dann sehen wir uns in der Kirche um 19:30. Wunderbar. Bringen Sie doch Ihren Freund, den Arzt, mit. Ich werde es versuchen, ihn zu überzeugen. Er ist ein ausgesprochener Langschläfer. Das kann man ihm nicht übel nehmen. Aber er betet lange am Abend. Dann sei es ihm verziehen. So eine extra Gebetsstunde noch abends. Gegen Mekka. Gott geht alles. Dann sei es ihm verziehen. Aber wir sehen uns dann morgen um 7:30 in der Kirche. Mhm. Gott ist mein Zeuge. Prima, so Gott will. ja, ich gehe dann in den Dorfladen zu meinen Kumpels und gehe da so triumphierend rein. ihr seid aber vorher schon im Laden. Was sehen wir? Wirklich so ein Krämerladen. Also Dinge des täglichen Bedarfs. Okay, also ganz Tante Emma. Ja, Tante Emma. Tante Emma Laden. Ich mache übrigens so, wenn ich rein. Nur das. Finger ganz. 10 Minuten. Nur das. Die Tante Emma, keine Tante Emma ist, sondern ein alter Herr. Ein alter Herr. Keine alte Omi, sondern ein alter Herr. Wie sieht der aus? Alt. Oh, okay. Also eher schmales Gesicht, grau, also hat noch graues Haar, aber was überall so ein bisschen runtergeht und Falten und eine eher spitze, zu laufende Nase. Also ein Snape. Snape. Nee, es war gerade. Hallo? Ich grüße ihn, Tag James. Ich kenne auch ihn schon. Ach, kennst du schon. Ich bin auch schon die ganze Zeit da. Ich muss ihn auch kennen. Ja, eine Woche ist was anderes als 2 Tage. Ja, okay. Ich war nicht im Laden, okay. Egal. Du warst ja eher in der Taverne gesetzt, hast gemacht. Du kannst in der Taverne gesessen, ganz unfällig. Ja. Ja, guten Tag. Hi, Gregson. Ja, wir haben. Wir wollten ein bisschen Wasser kaufen für eine Tour, die wir planen. Ja, wie viel soll es denn sein? Ja, wie ist denn das überhaupt? Warum ist denn der Brunnen versiegt? Ja, was weiß ich. Ich meine, der ist gut fürs Geschäft. Ne? Hm. Klar, aber dann interessiert sich doch bestimmt auch, dass es so bleibt. Wenn es so bleibt, dann kann ich weiter Wasser verkaufen. Und wenn es nicht so bleibt, dann verkaufe ich halt andere Sachen. Gut, also du weißt nicht, warum. Ich habe keinen blassen Schimmer. Das Wasser war nicht mehr gut. Kann ich auch nicht. Du bist noch nicht da. Sorry. Und der Fluss, warum nicht da jetzt? Was heißt die letzte Zeit? Nein, ich denke mal, das Schmelzwasser ist noch nicht richtig da und die Stadt verbraucht ja auch sehr viel Wasser. Ja, und wie ist es mit den Feldern? Ich meine, die wachsen ja üppig. Kaufen die dann das Wasser auch bei ihnen? Nö, die werden nicht bewässert. Die werden sich das wohl aus dem Grundwasser ziehen. Beeindruckend. Also ich bin kein Bauer, ich habe da keine Ahnung von, ne? Ja, aber würde dir ja auch einen Zusatz bringen, wenn alle Bauern bei dir Wasser beziehen würden? Tut es ja. Also ich meine, Trinkwasser kriegen sie ja nicht aus dem Boden. Das gibt es ja nur bei mir. Und wo bekommen sie das Wasser hin? Aus der Stadt. Wird das geliefert? Ja. Ich auch. Einmal die Woche. Okay. In der großen Kutsche. Cool. Wo eigentlich ich alle meine Waffen Waren beziehe. Ja. Ist bald wieder soweit, ne? Huch. Er nickt einmal. Und dann? 2 Tagen. Warum interessiert dich das so? Naja, weil ich Kontakte zur Stadt habe. Also ich komme ursprünglich daher und vielleicht würde ich dann mit der Kutsche zurückfahren. Ah. Das wäre vielleicht praktisch, aber mir gefällt sie eigentlich ganz gut. Lässt sich aushalten. Ja. Und als Arzt interessiere ich mich auch sehr für diese Trägheit. Ah, die wird bald schon wieder weg sein, denke ich, ne? Ja. Also, alle reden davon. Ich meine, ich krieg ja nicht so viel mit, so, aber alle reden davon zuerst. Aber es betrifft sie auch, nehme ich an. Ja. Aber ich meine, in meinem Alter schläft man sowieso viel, da kriegt man nicht mehr, also. Verstehe. Ich laufe durch den Laden und gucke lieber mal. Ja. Haben Sie auch Tabletten gegen Kopfschmerzen oder so? Ja, musst du bei einem Arzt nachfragen. Ja, dann gehe ich später genau machen. Silberweide hilft gegen Kopfschmerzen. Die Tür, die Tür geht auf und Umberto kommt rein. Wir haben Termine für heute Abend. Ach ja? Wir haben Termine. Erzähl ich gleich. Ja, du wolltest Sachen kaufen, oder? Ja, ich wollte Sachen kaufen. Ich guck so in die Auslage. Weißt du, was du in so einem Tante-Emma-Laden und Bauernladen irgendwie so bekommst? Also, du findest halt ein bisschen Essen dort. So, wo die. Genau. Sagt, habe ich mein sechster Sinn? Sagt er mir, der Typ ist gefährlich in einem Tresen? Nö. Da ist ein alter Träger. Ist ein alter, ja, Ladenbesitzer. Okay, sehe ich irgendwas, was so mechanisches, was irgendwie cool sein könnte für mich? Irgendwie, keine Ahnung, Ventile oder. Ja, also so ein Zeug, also der hat auch Ersatzteile für die Maschinen im Stall. Ich würde gerne meinen Beutel mit Kleinteilen so ein bisschen aufbessern, so wie das hier möglich ist. Ja, das kannst du machen. Also der. Ja, für also, einen günstigen Tarif. Für einen günstigen Tarif. Ja. Also der ist sehr strikt, was er. Also sagt er auch so. Okay, kann ich eine falschen Schraube mit dem? Ich möchte falschen. Ja, dann falschen mal. Schwert um 15. Der ist sehr grimmig, was seine Ladenpreise angeht. 37. Locker. Hm? Packe ist weg. Okay. Stimmt. Von meinem Hut. Oh, in meiner Hosentasche. Kappe. Wie ist das denn passiert? Kappe. Die Kacke, ist weg. Kacke ist weg, ja. Willst du, ja, dann falsch mal. Halber Preis? Falsch mal, halber Preis. Ja. Was sind also da hat Preise, die da stehen, was wird nicht das kosten, der Spaß? Also wenn du jetzt alles, was du halt so brauchst, mitnimmst, wirst du da so 15 Gold los. Ja. So. Die Zeiten sind schlecht. Für 10? Die Zeiten sind schlecht, das Wasser ist teuer. Eure Geschäfte laufen außerordentlich gut und ich wollte unbedingt im Stall noch ein, zwei Maschinen ausbessern. Dafür die Rede. Ist doch alles ein Kreis. Am Ende kommst du auch bei dir wieder an. 14 und 5 Silber. Und schau dich so schief an. Statt 15. Mhm. Das ist ja Mordsbill. Wow. Okay, dann nehme ich einfach die Hälfte davon für 7. Waren es immer. Nee. Du hast immer noch 10 gesagt, aber ich dachte. Ich bin zwar alt, aber ich bin nicht taub. Ich meine, ich nehme dann weniger Sachen. Ich will nicht so viel Geld ausgeben. Achso, ja, dann nimmst du die auch Hälfte und kostet. Ich nehme so eine gemischte Tüte für 7 Gold. Okay. Das gelingt dir. Überraschungstüte, weiß nicht, was drin ist. Nee, ich weiß aber noch gar nicht, was ich damit soll. Aber das ist immer gut. Vielleicht brauche ich es. Apropos. Alles mitnehmen. Wie ist denn mein Equipment so? Könnte ich jetzt überhaupt. Bitte? Wie ist mein Equipment? Könnte ich jetzt überhaupt jemandem was Gutes tun? Ja. Schreibst du dir auch auf, was du bekommst? Erste Hilfe, Heilkunde ist jetzt nicht irgendwie. Sonst vergisst man das. Ja. Groß aufschreiben, was du dabei bekommst. Okay. Okay. Wenn es nur ein Törtchen ist. Steht das nicht bei dir drauf? Das könnte wichtig sein. Törtchen. Na, stark an. Weil sie Profi ist. Dürfte nicht gefräßig sein. Nein. Ich frag den Händler, ob er Tabak hat. Ja, klar, selbstverständlich. Und dann hätte ich gerne Tüchchen. Ja, dann macht er dir ein Tütchen und also so einen Stoffbeutel und schickt mir rüber 3 Gold. Oh, was sind das so wenig? Haben Sie noch was anderes, was man in den Tabak machen könnte? Er ist alt und wieder am Geschäft orientiert. Ich denke mir, dem ist das wurscht. Zieht die also Opium auf. Oder was willst du haben? Zum Beispiel. Was er hat. Ich habe noch einen Arzt dabei, gell? Ich kann noch dir das eine oder andere Kraut verkaufen, dann riecht es besser. Nur zum Riechen? Wie bei den Zigaretten. Ich habe mir einen Wahnsinn. Er schaut dich so ein bisschen schief an und. Wahnsinn ist immer nicht so geil. Das war das, was ich mir in den Kühlschrank stellen wollte, glaube ich. Hier, also, wenn, hier bekommst du sowas nicht. Ja, gut zu wissen, dann nehme ich nur den Tabak. Danke. Ja. Na, vielleicht ruft er nachher. Der Arzt kannst du ja mal fragen. Vielen Dank. Waffen gibt es da keine, oder? Dolche. Ja, keine Schniekenwaffen. Aber dann siehst du da auf jeden Fall so ein Gewehr. Ein Gewehr? Ja. Kostet? 20? Mit Munition? Kannst du mit Schusswaffen umgehen? Munition kostet extra. Das hat so eine Büchse. Wie? Du musst mit Schusswaffen umgehen können. Eigentlich brauchst du einen, also ich weiß nicht, wie das jetzt vereinfacht wurde, aber eigentlich musst du Schusswaffen benutzen. Also brauchst du. Ja, wenn du schießen willst, brauchst du Schusswaffen. Genau, du brauchst irgendwo hier Schusswaffen. Weil sonst kannst du nicht damit schießen und das schießt kannst uns du dann. Genau. Das ist eine Pistole, also das ist ein Gewehr, was kann man damit falsch machen? Viel. Ja. Falsch halten, falsch. Wenn du keine Ahnung hast. Ich wette mit dir, du kannst, wenn ich den Gewehr in die Hand drücke, kriegst du nicht so einfach easy ihn abgeschossen. Nee. Also du hast einfach, also wenn du keinen Wert drin hast, hast du einfach gar keine Ahnung. Du weißt nicht, wie das Ding ladet. Ja, aber ich habe Mechanik. Ja, aber, also. Das ist kein Händeding. Du weißt, wie die Waffe funktioniert, aber du weißt nicht, wie man sie benutzt. Okay, also ich kann auch dann in Zukunft keine Waffen benutzen. Ja. Das also, hab ich dir aber gesagt. Ah. Kann jemand von uns kämpfen? Das kann halt nicht charmant und waffenkundig sein, gell? Ja, scheiße. Okay, nee, dann brauch ich die nicht. Scheiße. Nein. Hä? Nix. Andere Seite, Lukas. Hat er so ein gefährliches Werkzeug? Irgendwie so eine Spitzhacke oder ein Spitzenhammer oder sowas? Ja, also er hat. Ja. So ein Meißel. So ein ja, hat er. Er meißelt seine Gegner ab. Abgemeißelt. Ja, abgemeißelt. Also das ist wirklich Bedarf und so, was man so braucht. Also er hat auch eine Spitzhacke natürlich da. Um so eine kleine handliche. Also so eine für Archäologen? Nein. Er hat so schon so eine große Spitzhacke. Kann schon jemand den Kopf rammen. Um halt Felder bearbeiten zu können. Ist das Ding sehr schwer oder kann ich mir das an meinen Werkzeuggürtel hängen? Nee, ein Werkzeuggürtel kannst du es nicht hängen. Musst du schon schultern. Aber da habe ich eh einen Hammer oder sowas, ne? Haben wir gesagt. Im Werkzeuggürtel. Ja, im Werkzeug, aber du hast aber keinen Kriegshammer. Also du kannst damit tun, aber so ein Kriegshammer ist ja... Dann brauche ich nichts mehr. Hammer Bros. Hammer Bros. Ich vermisse meinen Hammer. If I had a hammer. Ich habe immer einen Hammer in the morning. Ich weiß. Kann unser Arzt nicht noch was kaufen? Was schönes Braun oder so? Irgendwas, was ich ihm dann verkaufen kann. So ein Opiat. In der Crack-Küche was kochen. Nein, wir gehen jetzt auf die Felder. Vielleicht finde ich da irgendwas Brauchbares. Okay. Tuschelt ihr so vor mir einfach. Ja, ich dachte auch, er steht oder? Also, stimmt. Also der Händler hört auch sehr interessiert zu. Okay. Ich bin fertig. Du musst eigentlich nicht laut. Ich habe dieses Wassergespräch aber nicht mitbekommen, ne? Holt ihr mich dann noch ab? Draußen wahrscheinlich. Ja, du wolltest uns ja eh noch Sachen erzählen. Achso, ja, stimmt. Also ich bin hier fertig, braucht ihr noch ja, was? Ja, ich auch. Ja. Fertig. Dann vielen Dank. James? James? Ja. Bye, James. Bye, James. Ihr kommt auf den Feldern an. Ja. Bei uns auf den Feldern und woanders auf den Feldern. Was? Ja, also die Felder, wo ihr hinlaufen wolltet. Die Felder vom Bauern. Nein, die hier. Ihr beide. Achso, wir. Ja, okay. Cassandra und Persifa. Spürt man irgendetwas auf diesem Feld? Kommen da. Also, was dich wundert, deine Glocke schellt immer noch. Schellt immer noch? Mhm. Schellt ja schon den ganzen Tag. Voll nervig. Wunderlich, wenn es nicht. Also, wenn sie schellt, warum ist das jetzt komisch? Das weißt du nicht. Das weißt du nicht. Achso, okay. Aber ich finde es ja auch nicht komisch. Also ich meine, das Feld ist ja von irgendetwas befallen. Also warum sollte meine Glocke nicht schellen? Ja, richtig. Ja. Ich wollte es nur gesagt haben. Okay. Sieht man irgendwelche irgendwie Insekten oder irgendwie? Also halt so nur, also sieht man überhaupt irgendwie irgendwas an Vegetation, was nicht Pflanze ist? Also es fällt ja auf jeden Fall auf, dass das Unkraut auch sehr hoch wächst. Also sehr, sehr viel Unkraut. Alles, was wachsen kann, wächst auf diesem Feld. Also... Okay. Und scheint auch, also hier und da scheint auch jemand versucht haben, so Sachen rauszurupfen, weil es ist wahrscheinlich sehr schnell wieder nachgewachsen. Okay, aber es wirkt wie ein normales Feld, keine seltsame Schwingung, keine seltsamen Schwingungen. Es ist halt alles sehr, sehr wuchig. Wucherig. Richtig, richtig wucherig. Rotrig und wucherig. Kann ich das Feld läutern? Kannst du versuchen, ja? Funktioniert das mit Magie verbrennt anders? Kennst du das dann, oder? Mal gucken, was passiert, würde ich sagen. Geil. Und Cassandra, du bist ja, wie es aussieht, das ist nicht normal. Ja. Das kannst du mit ein bisschen Pflanzenkunde weißt du das. Ja. Ich würde eine Kerze anzünden und mit den Leuchtern beginnen. Okay. Okay. Dann stelle ich jetzt auf den Boden, zünd sie an und beginne mit dem Leuchtern. Funktioniert Magie anders als die anderen Sachen? Ich habe noch nie Magie. Nein. Nein? Du würfelst jetzt einfach auf Leuchtern. Leuchtern. Und versuchst den Fluch, den du auf dem Ding vermutest. Eins daneben. Und du siehst, wie dieser Mönch anfängt mit den Händen in der Luft zu schwingen und die ganze Luft um ihn anfängt zu flimmern. Das nimmst du auf jeden Fall auch wahr, dass da jetzt wirklich Magie im Spiel ist. Macht er mit dem Stab. Er, ja, das auch immer wieder so ein bisschen aufs Feld geht, aber das vom Feld wieder sich verweht. Mhm. So. Also anscheinend funktioniert nicht so das, was er vorhatte. Das ist schlimmer, als ich erwartet habe. Ich weiß, ich habe ihn schlecht angestellt, aber es definitiv ist schlimmer, als ich das muss an diesem Feld liegen. Es muss an diesem Feld liegen. Hier ist irgendwie Magie in der Luft. Eine echt... Ganz negativ. Ganz schlimmer Flug von der Hexe. Schlimm. Ich sehe das nicht. Kein Wunder, dass hier nichts ordentlich wächst. Außer das Unkraut. Ja, aber haben Sie eine Ahnung, woran das liegen könnte? Also... Schwarze Magie, aber sehr starke schwarze Magie, wenn sie gegen... Ja, gibt es dafür sowas? Also, ich weiß es nicht. Gibt es dafür ein Hausrezept? Kann man da sowas einschmeißen? Ja, aber gibt es dazu Erfahrungsberichte? Ich meine, das wird ja vielleicht... Gibt es dazu Erfahrungsberichte? Ja, würfel doch mal auf Historie. Warte mal, wolltest du Historie eigentlich... Nee, du hast... Ja. Also mit Erfahrungsberichten sieht es schon... Gott, das ist einfach. Pulsifer, mach mal einen Wissenswurf. Ich würfel heute so kacke. 5 von 19. Ja. Hey. Weißt du, du hattest halt die Wahl, in der Bibliothek zu arbeiten oder in den schönen Historiestunden dabei und du hast gesagt, ach nee. Ja. Scheiß auf Historie. Und hast dann aber hier und da auch mal, selbstverständlich, wie das gute Bibliothekar macht und als Theologe, ne, auch mal in das eine oder andere Buch reingelesen und kannst dich tatsächlich grau an ein Kapitel erinnern, an ein Buch erinnern, wo es wie damals so Felder aussahen vor 200, 300 Jahren, so wie die Elfen anscheinend noch ihre Felder bearbeitet haben. Dann platzt aus mir heraus: Elfen! Richtig? Richtig. Was, Elfen? Also, es grünt hier schon so krass, dass das so starke Magie sein muss, die so von die damals bei den Elfen halt so gefunden hat. Ja, aber ich denke, es gibt keine Elfen mehr. Ja, das hatte ich auch geglaubt. Vielleicht war es keine Hexe. Vielleicht war es eine Elfenhexe. Aber trotzdem, magisch begabt. Aber trotzdem müsste die Verbrennung ja was bewirkt haben. Das ist schon vielleicht... Ja, aber wenn es die falsche Person vielleicht war? Es war nicht die falsche. Sie hatten Beweise. Nein. Sie wussten schon, was sie tun. Es war Gottes Wille und sie haben es durchgezogen. Ich denke mir meinen Teil. Oh. Super. Du bist auch super? Super mit. Aber das ist sehr alte Magie, die hier am Werk ist. Ja, gibt es irgendeine Möglichkeit, das irgendwie rückzuholen? Ich muss gleich aufs Klo, Nati. Gut. Magietheorie, gibt es eine Möglichkeit, dass... Ja, wir machen Magietheorie. 23 von 64, es wird besser, mein Freund. Meine Freundin. Genau, also wenn du jetzt so überlegst, natürlich, also ist es schon sehr, sehr schwer, aber es ist möglich, dass sich auch Menschen dieser uralten Magie bedienen und sie bedienen. Ja. Es ist aber natürlich, aber es ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Genauso unwahrscheinlich ist es natürlich aber auch, dass es von einer Elfin oder einem Elfen selbst ausgeht. Also diese Magie ist so stark, da muss entweder irgendwo noch ein Artefakt sein, was sich verselbstständigt hat. Eine menschliche, magische Person, die anscheinend Zugang zu solcher Macht bekommen hat, oder eine Elfin selbst. Aber es ist alles sehr unwahrscheinlich. Aber irgendwo eine Elfenleiche, die vermodert im Brunnen. Nein, schwierig. Vor allem, wie findet man das heraus? Das müssen wir... Wir sollten noch weiter Nachforschung durchstellen. Vielleicht sieht es bei den anderen Feldern ja anders aus. Wohl kaum, ich weiß. Habt ihr eigentlich einen Plan, warum der Brunnen zugemauert war? Der Brunnen ist zugemauert? Da sind Bretter drauf, ja. Vielleicht gab es starken Regen in letzter Zeit. Deswegen ist der Fluss fast ausgetrocknet. Kirchenleute. Mir keine Gedanken mehr. Ja, aber ist es nicht merkwürdig? Also ich weiß nicht, wenn... Also, werden wir Grund gehabt haben? Ja gut, aber ich meine, der Fluss ist auch ausgetrocknet. Und keine Ahnung, was mit dem Brunnen ist, aber irgendwoher... Also ist ja schon merkwürdig, wenn hier alles grün ist, aber kaum Wasser da ist. Meinst du, die Elfe ist dafür zuständig? Ja, wahrscheinlich. Vielleicht auch böse Magie. Vielleicht hängt alles miteinander zusammen. Vielleicht hat sie das Wasser auch vergiftet. Vielleicht ist es ein Schutz für die Dorfbewohner, dass sie nicht mehr in den Brunnen gehen und das giftige Wasser trinken. Ich weiß nicht, ich dachte, ich frage nur, vielleicht wüsstet ihr das irgendwie, warum auch immer. Nein, aber ich kann später natürlich den Pastor fragen, ob er Näheres dazu weiß. Das wäre cool. Natürlich. Bei Messwein geht das bestimmt. Das zeigt, dass es auch immer. Ich habe noch nie Messwein getrunken. Das ist irgendwie kurz vor Essig gefühlt. Boah, ja. Oh, Messwein ist doch mega gut. Also, ich weiß nicht, den wir bei uns haben, der ist jetzt ist halt Wein. Ist halt ziemlich Sauerwein. Nee. Sauerwein? Also. Das ist einfach ist schon. Ich glaube, also, weil ja, so Pax heißt das, glaube ich, aber. Ich weiß nicht, ob das den hat. Was? Pax ist Frieden. Ja, aber dieses Ding heißt Pax. Diese Marke oder was auch immer. Ich weiß nicht. Ja, ihr seid. Hat schon jeder was anderes. Also. War es das auf dem Feld? Da ich mir gesagt habe, ja. Ich pack meine Kerze wieder ein. Mhm. Kann ich irgendwas machen? Nee, wahrscheinlich nicht ohne aufzufallen. Ja, nicht ohne aufzufallen. Richtig. Ich könnte ja schon mal reingehen. Wir schon fällt. Zurück. Aber ja, zurückgehen. Ja. Und du folgst ihm aber nicht. Ja. Ich wüsste jetzt halt selbst nicht, was ich machen kann. Also. Kannst du irgendwas Tolles? Ich will schon Action. Wollt du sehen? Nee, keine Ahnung. Ich weiß jetzt nicht, was ich machen kann. Also ja, du, aber ich sehe auch, also ich sehe jetzt gerade auch keine Fähigkeit, die du darauf sozusagen anwenden könntest. Du kannst einmal auf Magie würfeln an sich. Also du kannst dich da hinstellen und nochmal konzentrieren auf dieses Feld. Ja. Wow. Ja. Also, warum? Es ist, da ist irgendwas Magisches am Lauf, aber du kannst. Mhm. Ja, aber es ist auch schwer, die zu treffen, die 22. Oder was hat? 21. 21 zu treffen, ja. Du hast 21 auf Magie? Ach, was weiß ich. Ja. Das ist aber schlechte Magie. Nee, das ist ja die Oberkategorie Magie. Ja, oben das. Genauso wie du Handel 14 hast. Okay. Okay. Aber einfach mal dissen. Mhm. Bitch! Hauptsache mal rum. Ja. Dann lauft ihr zurück. Ja. Ja. Ihr steht gerade auf dem. Also auf der Straße, was macht er? Wir? Ja? Ja, ich hab. Der Tankler wieder ich raus. Ich hab eine Idee, was ich gerne machen würde, aber ich verkneif's mir. Ach, schade. Ist jetzt mitten am Tag, ne? Ja. Waren wir schon bei den Feldern? Nö, wir sind ja gerade erst im Dorfladen. Ja, wollten wir uns ja auch noch angucken, oder? Ja, übrigens, der Dorfladenbesitzer hat gemeint, dass er das Wasser aus der Stadt bezieht. Was? Scheint aber nicht wirklich verantwortlich dafür zu sein. Also, er schlägt natürlich Profit aus der ganzen Chose, aber. Das ist doch aber sehr unglaublich. Er hat keine Ahnung. Wasser durch die Gegend zu fahren, das wäre eine Aufgabe. Wie wäre das mit Infrastruktur? Das war ein absurder Gedanke, dass man Wasser von A nach B fährt. Geil. Passiert nie. Hm? Passiert sonst nie. Gar doch nicht. Willst du was sagen? Nö. Und dann steht ihr da so ein bisschen rum und seht dann irgendwann unsere beiden wieder vom. Feld. Vom Feld. Sehen wir, dass sie vom Feld kommen? Ja. Also hinter dem Bauernhaus kommen sie einfach. Ja, wir kennen uns ja schon. Kirk zum Gruß. Also Kirk zum Gruß. War euer Besuch von Erfolg gesegnet? Leider nein. Die dunkle Magie ist doch stärker, als ich erwartet habe. Dunkle Magie? Dunkle Magie? Ist dunkel? Ja, ist dunkel. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Tiefschwarz. Tschechisch. Ich stelle euch kurz vor. Das sind meine frommen Freunde. Salve. Salve. Salve Peter, oder was? Ich bin Arzt, kriegst du okay dran. Ach, von dem Arzt hat er schon berichtet. Richtig Langschläfer, nicht? Ja. Aber ich habe gehört, abends beten sie immer ganz viel. Auf jeden Fall. bis die Knie bluten. Pulse von meinem Namen. Flint, Fahne, Herr. Beten Sie auch abends? Meistens morgens. Ah, dann könnten Sie ja morgen mit zum Gottesdienst kommen. Wann ist denn? Um 7:30 morgens. Das ist mir fast schon zu spät. Ich bin eigentlich schon da bin ich schon 3 Uhr schon gewesen. Später in der Natur, wissen Sie. Ach so, auch das ist auch sehr schön. So Naturanbieter. Ja, ganz schön. Aber falls ich es doch nochmal anders überlegen, wir beide werden auf jeden Fall in der Kirche sein. Sie sind alle herzlich eingeladen. Ich glaube, für ihn ist bemühe mich. Wenn Sie der Arzt sind, hat er, glaube ich, von Ihnen geredet. Er hat irgendwie heute Abend. Ja, aber das besprechen wir dann später in der Kneipe. Wir sind nicht, dass wir da jetzt was vorwegnehmen. Wir sehen uns dann später, nicht? Mhm. Ja. Aber ich habe gesehen, wir kamen gerade vom Feld. Ja, genau. Was haben Sie? Ich wollte es eigentlich läutern, aber leider war die dunkle Magie dann doch zu stark. Ich weiß nicht wirklich, was aber woran haben Sie das erkannt? Die Hexe ist doch tot. Die Hexe ist eigentlich tot. Es sollte ganz einfach sein, das jetzt loszubekommen, aber es hat nicht funktioniert. Die Schwingung ist weiß oder rot? Ich bin weiß. Ich bin rot. Die Stirn müssen wir nehmen. Hi. Hier muss eine stärkere Macht zugange sein, als ich erwartet habe. Er hat irgendwas von der Elfe gelabert. Erzählt. Entschuldigung. Der Elfen? Würden Sie uns das erläutern? Normalerweise gibt es keine Elfen mehr, aber diese Magie ist der von Ihnen sehr ähnlich. Also entweder könnte noch ein Artefakt von Ihnen hier irgendwo herumgeistern oder wir haben es mit einer Elfe zu tun. Haben Sie Kenntnis über mein... Elfenartefakt, da klingelt es bei einigen im Kopf mit dem Klingelbeutel. Bei mir nicht. Klingelingeling. Bei mir? Nee, bei unserem Schleimsteinigen hier. Schleimsteinigen! Wir werfen uns auch unauffällig nervöse Blicke zu. Oder ein Mensch besitzt Elfenmagie. Kann Elfenmagie anwenden, aber das wäre sehr unwahrscheinlich. Also haben Sie mal Kenntnis über Magie? Ja. Was ist das eigentlich für ein schöner Stab, der da die ganze Zeit so klingelt? Mein Mönchsstab. Was mit einem Mönchsstab? Ein kleiner oder Mönchsstab. Der zeigt mir an, dass negative Magie hier im Umlauf ist, wenn er bemüht. Oh, aber dann ein Sensor. Das ist ja hochinteressant. Mechanisch? Nein. Magisch? Ja. Magisch? Wer brennt den Eck? Und damit laufen sie hier so öffentlich rum? Ich guck mir den Stab so an und bin voll interessiert an dem. Ja, aber die dürfen doch, oder? Mhm. Ja. Das steht doch in der Beschreibung, die dürfen nicht. Ja. So alle anderen nicht. Genau. Ja, alle ich war seit klein auf in der Aufbuter Kirche und das liegt. Ich habe mich immer überlegt, wie scheinheilig das ist. Natürlich, das so wie die Kirche immer ist. Ja. Wo sind die Wachen gerade? Die da, wo sie sind. Immer noch. Sehen die uns von da? Warum? Und zwei, ja. Also die unterhalten sich halt. Okay. Das sind nicht sehr aufmerksame Wachen. Okay. Wollt ihr mit uns nochmal zum Feld gehen? Natürlich, wir wollten auch gerade zum nächsten Feld. Ah, wunderbar. Versuchen zu helfen. Was sehr interessieren, dass du sie. Was wollen Sie da? Naja, uns ist aufgefallen, dass der Brunnen versiegt ist und der Fluss auch. Und wir haben uns gefragt, wie diese Felder... Die Kirche sind. Unterstützen. Sie wollen die Kirche unterstützen. Ich wollte gerade sagen, das ist aber schön. Eine schwierige Frage. Das freut mich, dann sollten wir uns doch zusammentun. Zusammen. Ja, auf jeden Fall. Das freut mich dann. Sollten wir doch zusammengehen. Alles für die Kirche. Alles für die Kirche. Ja gut, dann gehen wir doch zum nächsten Feld. Mhm. Welches? Neben Stein. Das ist praktisch... Hinter einem anderen Bauernhaus. Es gibt Bauernhaus. Nur ein Feld in diesem Dorf. Nein. In jedem Bauernhaus führt einen Weg nach hinten weg. Also das Bauernhaus von 4 führt auch einen Weg schon zu ihrem Feld. Also wir könnten auch da lang gehen. Mhm. Sollen wir da lang gehen? Am Bauernhaus 4 vorbei? Steht drauf, Bauernhaus 4. An diesem Bauernhaus vorbei. Unterwegs versuche ich zweimal die Hand von Cassandra zu nehmen. Musst du dann auf würfeln, oder? Du versuchst es, oder? Also du nimmst ja, ich laufe so neben ihr her und du bist in Kontakt. Ich begrabbel sie. So, also unangenehm. Ja, schon okay, unangenehm. Ja, gut, also ich versuche ihre Hand zu nehmen. Ich wechsle die Seite und ob zum Mönch oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall gehe ich weg. Okay. Ich gucke unschuldig. Ja. Aber denkst du ja schon, so wie kann er es wagen? Ich gucke. Also es ist nicht nur so ein. Ja, Gerät, ja, ich bin auch kurz davor, ihm einen Stock über die Rübe zu ziehen. Also. Mhm. Was machen Sie hier? Beim ersten Versuch oder beim zweiten? Ich bin eigentlich nur Ich stehe beim ersten. Und Sie? Läutern. Läuft ja nicht so gut. Gerade nicht so. Ich bin noch nicht sehr lange auf Pilgerschaft. Das ist noch relativ neu für mich. Nein, es geht, ich weiß. Jetzt wird es besser. Beim ersten Mal, es ist doch normal, dass beim ersten Mal geht alles schief und dann wird es besser. Mit der Erfahrung. Ist euch sowas schon mal begegnet? Solche starke Magie? Lukas? Nein. Bis jetzt noch nicht. Also doch, ganz oben beim Papst. Das hört sich an, als wäre der Papst negative Energie. Nee, also nicht negative Energie, aber mächtige Energie. Ja, aber er redet ja von so böser Elfenenergie. Also nein, noch nicht. Bis jetzt nur mit normalen Hexen zu tun gehabt. Unterscheidet sich eure Magie? Also ist das meine ist heilig. Holy Magic. Müsste der nicht eigentlich meine Magie? Meine ist also von Gott gegeben. Aber du kennst müsste er nicht eigentlich meine Magie auch spielen können? Du hast ja nicht richtig gezaubert. Heilige Magie ist oder... Einmal, und dann habe ich gerade gewürfelt, dann hast du gedacht. Wenn ihr Magie sieht? Ja, ich erkenne den Unterschied, oder? Zwischen guter und böser Magie, den Unterschied erkenne ich. Das glaubst du, ja? Ja, ich, ja, natürlich. Okay. Ja. Dann stehst du vor dem, steht hier vom Feld, es sieht genauso aus, es ist wesentlich größer als das andere, weil es auch zu einem größeren Hof gehört, aber es sieht genauso aus wie das andere Feld. Sehr überall Pflanzen, sehr hochgewachsen, ganz, ganz, ganz viel Unkraut, verwuchert, verwachsen. Manche Sträucher sind auch so ein bisschen ineinander verwachsen. Hat jemand Pflanzenkunde? Nee. Ja, oder? Ist ja auch. Naturkunde. Nee, Pflanzenkunde ist rausgeflogen. Ich hatte Naturkunde. Ich hatte auch Pflanzenkunde, dann ist es rausgeflogen. Ja, ja, ich habe Pflanzenkunde, aber bringt mir das irgendwas? Ja, du kannst auch Pflanzenkunde würfeln. Nein. Ich wäre auch auf Pflanzen. Nein, das bin ich. Schon ganz, ich auch immer, wenn ich würfel. Schon seltsam, dass das so verwächst. Aber ich kann euch auch, also ihr werdet keine neueren Informationen jetzt daraus kriegen. Weil, also, es ist einfach unnatürlich, so wie das hier wächst. Es ist nicht nur, da ist nicht nur ein super guter Boden drunter, sondern da ist irgendwas, was halt noch stärker die Pflanzen irgendwie nach oben treibt. Aber die Bauern sind schon dabei, auch das Unkraut nochmal zu jäten. Ja. Aber die kommen nicht hinterher. Ja. Ich hole mein Fernglas raus und guck so ein bisschen. Großes Feld. In das Gebüsch. Grün, was siehst du? Na, grün. Guck ich so neben mich. Da so auf diese Partie bei ihr. Ja. Aber unauffällig. Unauffällig sogar. Du bist ja, also irgendwann spiele ich halt am Tisch, also irgendwann mit euch gesagt getan, ne? So, hier noch nicht, aber tust du das jetzt wirklich? Ja, also ich guck mit meinem Fernglas und dann guck ich auch einmal zu ihr rüber. Okay. Aber so nebenbei. Mhm. Nein, nicht zu gucken. Ist unauffällig. Ja. Ja. Es ist schon komisch, wie er, also was für einen Radius er nimmt mit dem Fernrohr. Erkennt man irgendwie Unterschiede im Bewuchs, dass irgendwo was stärker ist oder weniger stark? Oder hier ist das nicht alles gleich? Also ist, also ihr steht ja jetzt praktisch, also das Feld ist so und jetzt würfel mal sehen. Du meinst Dreieckig oder was? Ich würfel mal auf Handeln. Nein, viereckig. So wie das Blatt. Viereckig. Nein, du musst auf Handeln würfeln. Genau. Erleichtert genau, um 30. Ihr dürft alle auf Handeln würfeln. Und du darfst erleichtert um 30. Wenn ich Handeln nichts hab. Erleichtert um 30. Dann musst du kritischen Treffer machen. Ja. Ah, knapp nicht. Hä? Und jetzt? Ich hab irgendwie 46. Wird nicht viel passieren. Ne? Ich hab nur Magie. Ich hab keine Handeln. Aber, also, ihr guckt da alle über das Feld rüber, aber es sind jetzt keine großen Unterschiede irgendwie festzustellen. Ich hab Geländelauf, ich laufe einmal über das Feld. Und jetzt, du verlässt jetzt also die Gruppe und läufst jetzt allein einmal ums Feld rum, ja? Achso, nee. Also, ihr könnt auch alle einfach ums Feld rumlaufen. So. Ja, ich würde mal einen Schritt. Ja, ich will so ein bisschen erkunden. Mhm. Also. Dann lauft ihr jetzt durchs Feld, ja? Nee, ich gehe nur ans Feld ran, stelle meine Kerze hin, spreche ein Gebet und läutere das Feld. Gut, dann fang mal an zu läutern. Dann läutern wir mal. Mal gucken, ob diesmal klappt. So, und die anderen, also gut. Ja! Umberto? Sag mir mein sechster Sinn irgendwas? Nein. Okay. Feld. Ich laufe trotzdem durchs Feld und ich gucke, ob mir da was auffällt. Ob ich da was sehe, Auch in Bezug auf die Wasserzufuhr, Fluss, nee, was auch immer. Also es kommt von. Nee, es kommt von. Also, für, zu, also der Boden ist gut. So, also der ist nicht zu trocken und nicht so feucht. Und genau, das Pflanzen beziehen ihr Wasser aus dem Grundwasser. Die haben anscheinend auch gut gewurzelt. Und ja, während du dann halt durchs Feld läufst. Haben sie das anscheinend oder haben sie das? Also wenn ich jetzt einfach mal so Unkraut rausziehen würde, würde ich... Haben sie. Haben sehr, also es ist sehr schwer, das Unkraut rauszuziehen, weil die Wurzeln sehr tief gehen. Okay. Also auch untypisch tief. Meter hohe Giersch. Also sind nicht nach oben, sondern auch nach unten sehr tief verwachsen. So. Genau, und während du da jetzt durchläufst und an die Worte Flints nochmal denkst, darfst du jetzt nochmal handeln würfeln. Was waren denn die Worte Flints? Ob es irgendwo Unterschiede gibt. Ah. Nein? Okay. Wenn ich nie erfahre. Genau, aber genau, du läufst halt. Aber kann ich nicht auf Naturkunde würfeln stattdessen? Mm-mm, Naturkunde ist eher so Gezeiten und so ein Kram. Aber es ist oder halt. Landeskunde? Nee, Landeskunde ist was ganz anderes. Landeskunde hat eher so mit Wappen und so ein Kram zu tun. Und wer wie wo unterwegs ist. Okay. Du hast das ganze Feld verderben, guck, was passiert. Genau, du fängst... Ich habe geläutert. Genau. Das hat funktioniert. Also ihr seht alle, wie wieder... Und jetzt siehst du auch, wie diese Strömung auf dieses Feld so einwirken. Und das Feld fängt so ein bisschen an, sich zu... Als ob Wind da durchgeht. Nur ein bisschen mehr und du hörst es überall so ein bisschen knacken und so, als ob sich ein paar Pflanzen einfach gerade auch so wehren. Und du siehst, dass ein bisschen sich die Pflanzen verdrehen und hier und da etwas abbricht. Die Pflanzen sind besessen. Aber, genau. Also es hat auf jeden Fall irgendwas darauf gewirkt. Ist jetzt nichts, was man täglich sieht, ne? Nee. Was zum Beispiel war das denn? Frage ich. Eine Läuterung, antworte ich. Steht er mitten im Feld? Nee, vor dem Feld. Ja, nee, er steht mitten im Feld. Du stehst im Feld, ja. Er kriegt sich davon was ab. Ja, aber du merkst halt so einen Schauer über den Rücken, aber er ist. Bitte? Knackt's an dir? Nö. Hast ja keine magischen Ambitionen in dir. Also du merkst so ein wohliges Gefühl, das einmal so rübergeht, aber merkst, dass sich um dich herum alles so. Ich bin ja schon sehr guter Beobachter. Ich bin ja ein Decker. Ja. Also mir fällt auch nichts darüber hinaus auf. Nee, also wie gesagt, der Pflanzenwuchs wehrt sich gerade so ein bisschen gegen diese Läuterung, die ja passiert. Das weißt du ja, dass der das vorhatte. Ich bin so ein bisschen unzufrieden damit, dass ich nicht gemerkt habe, was da mit dem Feld irgendwie so unterschiedlich sein kann. Du kannst nochmal so einen extra Punkt geben, ne? Ja, genau. Das ist ja mein Job eigentlich, aber sowas zu sehen. Du kannst dich gerne mal vor das Feld stellen, einen deiner Geistesblitzpunkte ausgeben und nochmal gucken. Oder gucken beim nächsten Feld. Sind überhaupt, wie viele sind es denn? Zum Beispiel. Ach, da. Ich frage hier, wie heißt du eigentlich nochmal? Pulsifer. Nochmal. Pulsifer. Pulsifer. Und ich frage Pulsifer. Läuterer auf Deutsch. Oh, krass. Einfallsreicher. Ah. Jetzt erst so Ja. Ist Latein oder was? Nee, das ist Englisch. Ach so. Pulsifer ist Englisch. Ah ja, das ist Läuterer. Good Omens. Good Omens, also. Wow. Mein Sohn. ich frage dich, was da gerade passiert ist. Die Pflanzen wurden geläutert und ich hoffe, jetzt hat sich das zumindest für dieses Feld erledigt und wir können wieder normal wachsen. Kann man das überprüfen, dass es funktioniert hat? Ja. Das hat funktioniert. Natürlich. Wie kann man das in Frage stellen? Ja, natürlich hat es funktioniert. Muss man das nicht abbrennen, das Feld? Nein. So wie man es mit Hexen muss. Das ist was anderes. Inwiefern ist das eigentlich was anderes? Ganz einfach, weil da wirkt ja nur Magie auf. Hexen machen ja die Magie. Ja, stimmt. Das eine weil ist Hexen kommt von innen. Hexen sind die Ursachen und die Pflanzen wurden nur von dieser Magie gekommen. Die Quelle ist jetzt tot. Genau. Habt ihr Kenntnis darüber erlangen können, woher diese Magie rührt? Nein, noch nicht. Außer, dass es halt vielleicht ein Elfenartefakt sein könnte. Da können sie auch keine Magie einsetzen? der Zauberstab. Die Quelle öffnen. Leider nicht. Das überschreitet mein Können. Useless. Wenn wir davon ausgehen, dass es ein Elfenartefakt ist, wissen einige von uns eventuell historisch was darüber. Mhm. Oder wie sowas funktioniert. Wegen Magie-Theorie. Kannst du mal drauf würfeln? Darf ich auch drauf würfeln? Dich habe ich ja schon ein paar Tische aufwürfeln lassen. Nö. Nee. Aber euch fällt jetzt nichts Näheres ein. Also, es sind ja, also ich habe ja drei mögliche Quellen genannt. Ja. So, ne? Also es ist eine von den drei deswegen und das ist halt viel zu weit her. Aber, Hört es ein Glöckchen auf zu bimmeln jetzt? Nein. Das bin ich durchgehend. Aber das Dorf hat ja auch wirklich Probleme. Aber wenn ich fertig bin, sollte es dann aufhören zu bimmeln und alle sollten wieder zufrieden sein. Ja, aber beim letzten Feld hat es ja schon nicht geklappt, ne? Es ist sehr starke Magie, mit der ich hier zu kämpfen habe, ja. Ich probier's morgen nochmal. Logischerweise, wenn man das Feld für Feld bekehren kann oder läutern kann, wirkt dann auch auf jedes Feld eine eigene Energiemachtquelle, Magiequelle. Nee, die ist flächendeckend und irgendwo muss halt praktisch der Punkt sein. Also entweder es gibt ganz, ganz viele Quellen untereinander und die, also es ist von überall. Aber wenn ich jetzt dieses Feld geläutert habe, habe ich ja nicht alle Felder geläutert. Richtig. Das meinte er. Ja, ja, ja. Genau. Kannst auch eine Fläche. Fläche, Rechteck, ja. Fertig, okay. Also das Haus ist jetzt safe und der Bauer ist glücklich. Hoffentlich. Denkst du dir? So Gottes Willen. Okay. Ja. Und Sabrina. Gott weiß schon, was er tut. Ja. Seine Wege sind unendlich. Gottes Wege sind ja. Und jetzt? Zum nächsten. Ja. Ich habe meine Mission. Ich gehe weiter. Wollt ihr jetzt Feld für Feld durchgehen, ja? Nee. Also ich glaube, Feld durchzugehen, da muss ich mich nicht anschließen. Ich würde mir gerne den Brunnen etwas genauer angucken. Mhm. Vielleicht mag ja jemand mitkommen. Cassandra. Mögen Sie mit uns den Brunnen erkunden? Habt ihr schon eine Idee, wo ihr hingehen wollt? Ich glaube, der Brunnen klingt gerade auch erstmal ein bisschen... Da wollte ich ja auch hin. Gut. Also ihr lauft jetzt erstmal in die Richtung. Was macht Grexo? Der Name ist auch so geil. Ich lauf mal mit, aber ich überlege noch. Okay. Ich guck mir, was denn ja, aber läufst du dann, also Pulsifer, geht zum nächsten Feld? Ja, ich habe eine Mission, ich habe Arbeit. Ja. Und ich bringe den Segen über das Dorf. Ich bringe den Segen über das Dorf. Dann darfst du, gehst du zum nächsten Feld, darfst du einmal läutern und einmal handeln dürfen. Einmal handeln? Nee. Also ich habe kein Handeln. Du bist so. Tja. Aber ich kann läutern. Mit 37 von 58 und handeln, lass mich raten. Und hier ist ein Feld, oder? Nein. Nein. Aber ich habe geläutert. Ja. Wenigstens das, wenn er schon so ja, heißt. Kann hier steht vor dem Brunnen. Ja. So, mach doch so eine Mission Impossible, Leier. Du lässt einen runter. Erstmal müssen wir den Deckel abkriegen. Dürfen wir. Ja, ihr hebt den Deckel an, er geht runter. Achso, okay, ist noch festgenagelt. Cassandra, sollen wir da runterklettern? Ich glaube, für wir ist ein bisschen zu wenig Platz da drin. Ich meine, feucht gefällt. Der war so böse, der hält schon vor. Gut, nicht gut. Ich hab's nicht so mit Dunkelheit, aber ihr seid doch bestimmt mutig genug, um da hinunter zu klettern. Also ich bin Humberto Audihapto, Abenteurer meines Zeichens. Und ich habe Klettern 39 und sei dabei. Menschenkenntnis. Ich bin mutig und heldenhaft. Was? Klettern 39 ist nicht so gut. Ja, also dein Name klingt, das ist kein guter Ruf und du kannst dir denken, warum sein Ruf nicht so gut ist. Inzwischen. Ja, Moment, aber ich erzähle jetzt gerade von meinem Hintergrund. Ja, aber du hast, also dein Name und ich meine, du hast dich auch dementsprechend gerade schon verhalten. Also die hat den Namen hier und da mal gehört und mit so einer Menschenkenntniswurf und so wie du dich bis jetzt verhalten hast. Ey, das wäre ein Ich hab's dir gesagt. Mit dem schlechten, mit dem Ruf. Ja, okay, aber ich erzähle jetzt gerade, dass ich fähige Abenteurer bin und biete mich hier gerade an und versuche. ja auch irgendwie mich einzubringen in der Gruppe und ja, ja. was Sinnvolles zu machen. Ja. Mir gerade angeboten, dass ich da runterkletter. Ja, finde ich eine tolle Sache. Aber vielleicht sollten wir noch um. Man klettert gut zu zweit. Das. So eine Seilschaft ist sicher. Nee, okay, ich kletter da dann. Wir können ja zu dritt dich dann sichern. Das ist genau. Es ist viel sicherer. Aber es wäre wichtig, dass du Licht mit runternimmst. 2x2 Meter. Also Radius. Licht? Da wäre ich jetzt praktisch. Ja, oder der Dorfladen. Hat jemand Licht gesagt? Ich komme mal. Hat jemand Licht gesagt? Ja, hab ich. Ich bin doch Höhlenforscher auch. Habe ich da nicht irgendwie sowas dabei? Ihr könnt euch sicherlich aus dem Dorfladen ein Seil und eine Funzel holen. Nee, ich hab doch ein Seil. Ich hab doch hier Beutel mit Kleinteilen, Reisegepäck ist aber in meinem Werkzeug. Da hast du kein Seil. Also da hast du vielleicht Draht, aber da hast du kein Seil. Das ist im Reisegepäck. Lasst mich schnell in die Kneipe laufen und mein Reisegepäck holen. Da habe ich alles für so eine Höhlenexpedition drinnen. Ja. Dann bist du weg, kommst du wieder, hast dein Dorf, hast dein Gepäck da. Ich wollte Cassandra eigentlich anbieten, mich zu begleiten, aber gut, mache ich schnell so. Nein. Einfach nein. Heute mal nicht. Ja, also Seil habe ich. Mhm. Habe ich da so eine Lampe oder sowas? Ja, dann muss man da schon dabei haben, so eine Funzel. Okay. Tschüss. Du lass ihn einfach da unten. Und dann Deckel wieder drauf. Und dann wird er magisch versiegelt. Darf man sowas einfach so machen? Sollen wir da den Wachen irgendwie Bescheid sagen? Das stört ja niemand. Also bis jetzt hat niemand reagiert. Stört niemand. Okay. Da so gut reagiert. Ja, dann kletter ich da runter. Mhm. Klettern. Das ist der falsche Würfel. Wieso? Ja, das finde ich halt erstmal fest. Ach ja, zum Glück, ich würfel nochmal. Ja, was brauche ich für einen? Den, nein, das ist immer noch der falsche. Nein. Ah. Hä, wieso? Jetzt mal. Nee, das, das eine ist ein Ach, ich habe mit dem hier. Die ah, okay. Nee, ich würfel nochmal. Moment, wir binden nicht fest. Ja. Wir halten ihn fest und lassen dich jetzt langsam runter, während du kletterst. Aus Erfahrung sagen wir das. Ja, ich habe extra ein Seil geholt. Also ich bin ja, ich ja, muss auch nicht gesagt werden. Mal. Ja, aber der Lukas lässt sich sonst abstürzen. Aber ich bin Höhlenforscher. Oh nein, es klappt schon wieder nicht. Ja, du lässt dich so langsam da runter, aber die Wände sind ziemlich glitschig und moosig und das hast du nicht erwartet, dass das hier komischerweise auch ziemlich wuchert da drin und du rutscht einfach ab und ja, das Seil strafft sich. Ziemlich. Also, kriegst du nochmal Halt oder sollen wir dich hochziehen? Der fällt gerade. Was? Wir haben ihn doch am Seil. Ich lass doch nicht 3 Meter Seil, ja, wenn ich ihn runter. Aber es strafft sich. Genau, es strafft sich und es zieht schon ganz gut. Kriegst mal einen. Und wie 6 Schaden kriegst du schon. Also, weil es wird so straff und das zieht sich einfach durch den ganzen Körper. Ja. Ja, lasst mich langsam runter. So, jetzt? Vorsicht! Ja, ich bin ja am Seil. Und dann bist du, genau, aber dann lassen sie dich jetzt runter. Und du kommst dem Wasser immer näher. Ja, und ich halt mich da so fest, so, wo ich irgendwie halt. Ja, es ist schwierig. Okay. Was siehst du denn? Ist da irgendwie. Du sagst, da ist viel Vegetation. Ist da irgendwie so ein sowas Astähnliches oder so, dass ich mich irgendwo abstellen kann? Man Halt finde. Nee. Was ist denn da für eine Vegetation da? Moos. Moos. Ganz schön. Ich hatte aber auch an Ranken gedacht. Ohne Moos nichts los. Ja. Okay, also ich hänge da jetzt am Seil und gucke. Nee, runter. Du wirst immer weiter runtergelassen. Okay. Du sagst ja nichts. So, langsam. Wie viel ist noch zum Wasser? Ah, so 30 cm. Okay. Ich rieche ja am Wasser, ob das so komisch riecht. Ja, also du kannst das sehr gut riechen, weil du jetzt ins Wasser klatscht. Hab ich doch. Ja, und sie haben dich gestoppt. Du hast nicht gerufen oder so, hast nicht gesagt Stopp oder so. Du riechst jetzt am Wasser und. Ach, ich hab nur gesagt weiter, so Stopps reicht. Nee, das habe ich nicht gehört. Ach so, okay, das war. Wie hab ich mir nur gedacht. Ja, das hast du nur gedacht, ja. Okay. Genau, und landest jetzt im brackigen Wasser. Es riecht nicht gut, es riecht richtig. Bäh. Ekelhaft? Ja. Okay. Bist du da? Ja, danke. Reicht schon, kein Seil mehr. Hast du vorher Bescheid sagen müssen? Ja, passiert. Profi. Ist es tief, das Wasser? Nein. Kann ich stehen? Ja. Also es ist schon kalt, aber es ist nicht so kalt, wie du es erwartet hättest. Okay, kann ich, finde ich was in dem Wasser? Ist da irgendwie, hat da jemand was reingeworfen oder so? Nee, du siehst, einmal, dass ein Zufluss unten halt ist, der, wo also der komplett unter Wasser ist. Mhm. Und, wie willst du denn untersuchen, ob da was fehlt? Nee, nicht ob was fehlt. Oder ob da was reingeworfen wurde. Ich guck so mit den Händen halt. Nö, also du guckst auf den Händen und findest, also es liegt jetzt nichts außer Matsch und Steine. Mhm. Habe ich irgendein Gefäß dabei oder so? Kann ich ein bisschen Wasser mitnehmen? Ja, das kannst du machen, kannst du Feldflasche füllen. Okay, ich nehme ein bisschen Wasser mit. Mhm. Du sprachst von einem Zufluss. Genau, also da, wo das Wasser praktisch in den Brunnen auch so reinkommt. Und der ist halt unter Wasser. Ich fühle da so mit dem Finger, ob da was komisch ist. Hast du ein bisschen Algen am Finger? Und das warm, das Wasser, sagst du? Ne? Wärmer, als du es erwartest, in so einem Brunnen, der eigentlich vom Grundwasser gespeist wird. Okay, dann rufe ich hoch, das stinkt wie Scheiße hier unten, zieht mich wieder rauf. Das ist total ekelhaft. Ja. Zieht ihr wieder hoch, ja? Ja. Langsam. Ja. Du wirst wieder hochgezogen und dann kommt so ein stinkender Umberto. Ich glaube, alle sind gerade nicht drin. Ich übergebe dir meine Trinkflasche. Nee, dir. Und sag, kannst du ja mal untersuchen. Ich gehe nach Hause. Ich gehe mich duschen in die Taverne. Ich nehme ein Bad. Ah nee, da gibt's kein Wasser, gell? Ich gehe an den Fluss, gehe mich waschen. Ja. Du gehst dann Richtung Fluss und versuchst dich Wasser abzuwaschen, ja. Aber vielleicht das Wasser... Nee, richtig gründlich will ich mich waschen. Ja, aber also das Wasser ist da auch nur so hoch und sandig und so weiter. Also es ist kein Fluss, sondern es ist halt eher so ein Flussbett, wo noch so ein Bach durchfließt. Aber ich wasche mich so gut wie es geht. Ja, das... Wenn wir das Wasser beim Arzt untersuchen gehen, weil der hat wahrscheinlich Gerätschaften dafür. Ja, ich bin jetzt nicht so gut ausgestattet. Ja, Pulserfahren. Ich würde gerne die Familie von dem Feld, was ich gerade geläutert habe, fragen, ob sie die dorfbekannte Hexe vorher näher gekannt hatten. Dann gehst du zur 3, ja? Sie? Ich weiß nicht, wenn 3 wohnt, deswegen ist mir egal, ich gehe zu. Mein Bein schläft ein. Ja, du klopfst, aber dir wird nicht geöffnet. Toll. Also, kann immer da zu sein. Hallo? Nein? Nein. Verdammt. Jetzt ist eine 5, ne? Die 5 ist. Ich stehe gerade bei der 3. Stehst jetzt bei der 5? Aber hier im Feld. Also ja, ich hab den Achso, bei der 3, ja. Ja, genau, doch. Ja. Niemand da. Aber du hast so ein Fauchen. Hast du. Von innen? Nein. Aus der Nähe. Die machen. Ich würde mal gucken, wo das Fauchen herkommt. Und wahrscheinlich von der anderen Seite des Hauses. Dann gehe ich da hin. Ja. Vorsichtig. Ja. Du guckst um ihn und siehst da gerade einen Jungen. Lass ihn 8 Jahre sein. Der faucht. Nein, der hat dann eine Katze. Danke. Und der Junge faucht. Dann möchte ich mich zu ihm hocken. Ja. Also, wo du näher kommst, siehst du, dass er die Katze halt so auf dem Boden presst und immer wieder mit so einem Hammer auf der Pfote rumhaut. Oh, bitte? Bitte, was? Ich bin wirklich schockiert. Direkt mit dem Stab einen überziehen. Junge, was tust du da? Spielen. So spielt man. Lass die Katze in Ruhe. Sie ist auch eins von Gottes Wesen, solltest dieser Katze keinen Schaden zuführen. Scheiß auf Gott! und haut mit dem Hammer wieder drauf. Und du merkst, die Katze so faucht und miaut und Schmerzen hat. Ich würde den Jungen am Arm packen und ihn auf die Beine ziehen. Okay, also ziehst du ihn hoch, dann nimmt er den Hammer und versucht dich damit zu hauen. Was ist das denn für ein Kind? Ich nehme den Hammer weg! Gut, dann darfst du jetzt einmal auf Handeln würfeln, ob du dieser Katze... Ich kann nicht auf Handeln! Ja, den Hammer kann ich handeln! Körperklaus! Klausi. Ja. Fick dich! Ja, aber er versucht dich zu hauen, aber trifft dich halt nicht mit dem Hammer. Also er versucht dich mit dem Hammer zu hauen. Wo sind deine Eltern? tot. Oh. Beide, du bist hier ganz alleine? Ich bin eins alleine. Lass mich los! Und pinkt wieder an. Du beruhigst dich jetzt? Nein! Doch! Du gehst! Du wirst jetzt in die Kirche gehen und deine Sünden beichten. Scheiß auf die Kirche! Ich zieh ihn mit. Da muss ich wieder auf Handelwürfel, ne? Jetzt wehrt er sich mit einem. Der ist 8! Ja! Aber der wird jetzt trotzdem mit einem sein. Und der hat mehr Handeln als du. Müssen wir das nicht eigentlich mitkriegen? Ihr hört einen Gezeter, ja? Wo sind wir denn gerade noch? Ihr seid im Brunnen. Wir haben ein Gezeter. Also ich glaube, ich würde hingehen, um mal zu gucken, was da... Ja, wenn du da hinläufst, siehst du gerade, wie Parsifal mit dem Kind am... Schimpf. Und es versucht wegzuziehen. Genau, und das sich mit allen Händen... Ja. Du kannst mit den Geschöpfen Gottes nicht so umgehen. Das geht nicht. Mir doch egal. Was ist los? Was ist denn hier für ein... Gekreische! Dieser Junge fehlt arme Tiere. Warum? Ja, die Katze sieht man so wegrumpeln. Also die hat er ja losgelassen. Oh, wirklich! Oh, ich werde später die Katze heilen. In der Stadt. So. Und ich würde ihn jetzt zur Kirche bringen. Das geht so nicht. Ja, aber wir müssen erstmal rausfinden, was überhaupt. Also warum? Wieso? Also. Ich soll mir den Jungen beruhigen. Ja, also er zappelt die ganze Zeit und versucht immer wieder dich zu schlagen und zu beißen. Könntest du ihm den Hammer abnehmen, bitte? Ja, den Hammer hat er schon fallen lassen. Ah, der hat er schon fallen lassen. Gut, danke. Keine Ahnung, ich würde vielleicht versuchen, ihm den Jungen wegzunehmen, zu beruhigen. Also hast du ein bisschen mutterlicherseits. Nee, okay, das nicht. Mhm. Aber ich würde es mit Beredsamkeit probieren. Was? Ja, ich überlege gerade. Ist der Junge beschäftigt? Habe ich Süßigkeiten dabei, aber ich nicht. Hast du Süßigkeiten dabei? Ich hasse Kinder. ich hasse Kinder. Vielleicht einfach irgendwie, also keine Ahnung, Baldrian einflüssen oder so ein Scheiß. Ihr Kind, look. Probier's, ich habe keinen Baldrian dabei. Ich habe Pflanzenkunde, keine Ahnung, oder Alchemie, ist das was, oder Esselhilfe, was ist so, du keine hast Ahnung. Doch einen langen Stock. Ich kann den Kind, das Kind, er doch auch! Ja, ich kann das Kind doch nicht schlagen! Bist du im Mittelalter da? Ja, nein. Also, er hat Böses getragen. Er hat ja, auf die Hand auf hauen. Auf jeden Fall eine Trachtprügel verdient. Also, so wie er die Kirche beleidigt hat. Hallo. Also, du bist ja sicher so... Darum kann sich aber jemand anderes kümmern. Ich habe es gesehen und ich bringe ihn zur Kirche. Und dann das sind definitiv ein paar Stockschläge. Das kann ja dann der Pastor machen. Das ist ja dann aber nicht mehr mein Ding. Ich habe ja dann meine Arbeit getan. Ja. Reicht. Jetzt muss ich nur das Kind. Könntest du mir helfen, das Kind zur Kirche zu bringen? Kriege ich das auch mit da? Wenn du willst, kannst du das. Ja. Inwiefern kann ich das? Also, das Kind fängt jetzt ganz laut an zu schreien. Knallst dir mal. Wo sind denn seine Eltern? Anscheinend tot. Alle beide. So hat er es mir gesagt. Also jetzt, wo das Schreien losgeht, kommen die beiden auch langsam angeschrieben. Naja. Also. Ich hatte mir jetzt nicht so ein Problem. Ja, gut, du bist der Mönch, das ist ja wahrscheinlich eben. Wurscht. Was ich kann machen, was ich will, scheint so lang, wie ich will. Ich würde in Taverne gehen. Okay. Du kommst vorbei, dann siehst du den Wachen kommen. Du hast in die Taverne, okay. Du bist in Taverne. Umberto ist ja sich waschen. Ich wollte eigentlich zum Arzt gehen, also ich... Gut, dann mir war das ja eh egal, ich war noch am Brunnen. Ja, und du darfst zum Arzt. Ah, oh, und wir haben dieses schreiende Kind da. Ja. So, und er schreit, lass mich los. Ich bring dich um. Das sind ziemlich harte Worte für einen 8-Jährigen. Ich bin ein bisschen pikiert. Ganz schön hart. Ich weiß nicht wirklich, was ich jetzt machen soll. Ich hasse Kinder. So, und jetzt beißt er dir so richtig in die Hand. Das tut weh. Lass jetzt mal einen. Ich muss den Schaden auswürfeln. Kriegst 7 Schaden. Und du lässt los. Und er fängt sofort an wegzurennen. 7 LP? Ja. Er beißt, also die Hand blutet auch. Der hat ich kann ja heilen. Kann ich mich vielleicht auch selbst heilen? Klar. Ja, gut. Hat da so richtig, hat da richtig reingebissen und während. Also und fängt, also läuft jetzt weg. Ich könnte. Lass den Jungen einfach ziehen. Nein, er muss seine gerechte Strafe kriegen. Wenn ich ihn blende, passiert ihm ja nichts, außer dass er nichts passiert, ne? Ja. Dann würde ich ihn blenden. Okay, dann mach mal. Er schwört um 5, deine Hand tut weh mit der Bezauberung. Ja. 14. 17 von 53. Ja, du siehst ihn lang laufen und plötzlich so vor der Hand so. Also sie sieht so richtig wieder so ein, plötzlich aus der kaputten Hand, die dann halt so ein Lichtstrahl rauskommt und dem Jungen einfach trifft. So. Und das anscheinend auch so trifft, dass der nicht nur in Mitte kommt, sondern wirklich auch so vorne und schaut erstmal verwirrt und läuft weiter geradeaus. Soll er stehen? Und vielleicht ist er tot. Und legt sich vollkommen auf die Fresse. Also man sieht, wie er so stolpert und im Gras liegt und das ist Gottes Strafe. Rumzappelt und anfängt sich wieder aufzurappeln. Das Kind. Ich weiß, kann ich als versuchen, dass ich als erstes hinlaufe und versuche... Klar, du kannst ihn natürlich nachlaufen. Ja, ich laufe hinterher und versuche halt vernünftig erstmal, also ihm halt auf die Beine zu helfen und ihm zu fragen, so was dann jetzt, also wieso... Also, wo sein, oder ob wirklich beide Eltern tot sind, keine Ahnung. Also, ich weiß nicht genau, was ich jetzt machen soll. Ja, also, du benutzt das Menü und hilfst ihn hoch. Ja. Kannst jetzt noch kurz überlegen. So. Wo ist das denn jetzt alles? Taverne weitermachen? Ja, du kannst in der Taverne weitermachen. Sitzt da der Bauer? Ja. Der will ich zu hingehen? Vater? Ja. Das will ich jetzt rauskriegen. Ja. Sagen Sie, welches Bauernhaus gehört Ihnen? Er zeigt auf das direkt gegenüber der Taverne. Okay. Ich fürchte, Ihr Sohn ist ziemlich aufgelöst und wird in Schwierigkeiten stecken, wenn Sie nicht nach ihm schauen. Was soll ich machen? Meine Frau hat die Kinder gesehen wollen. Und der hat das erfolgreich angesehen. Der ist auch. Also, ich krieg das nicht hin. Der hat, also. Er hat mich geworfen und geschrien und er will mich nicht sehen. Und zeigt auch hier so ein paar blaue Flecke. Hatten Sie nicht noch einen Sohn? Noch ein Kind? Noch ein Kind? Zwei. Was ist das zweite? Noch. 5 Jahre. Wie ist die? Hebt die Hand. Vater des Jahres, würde ich sagen. Das Kind hat mich gebissen. Also, wenn Sie nicht sich um Ihre Kinder kümmern, dann kümmere ich mich auch nicht darum, Ihnen zu helfen. Ja, du... Hast du was, womit du überreden kannst? Das ist nicht überreden, das ist einfach, ich sag das so. Keine Beredsamkeit? Nee. Ja, also er wankt, also er stützt sich ab und wankt langsam aus der Taverne. Also er sagt, ich okay und wankt aus der Taverne. Ich gehe hinterher. Mhm. Du bist jetzt beim Kind, ne? Du hast jetzt das Kind. Also du hilfst ihm, du versuchst ihm erstmal hochzuhelfen. Willst du dabei noch was machen? Tja, jetzt schon, aber ich weiß nicht was. Ich kann das nicht. Alles gut. Flint, du bist kommst beim Arzt an. Genau, ich habe dir die Wasserflasche abgenommen. Ja, stimmt. Weil ich jetzt zum Arzt wollte. Und du dann in die Welling gegangen bist. Ich gehe zum Arzt rein. Ja, du siehst, wie jemand, wahrscheinlich der Arzt, vor der Praxis sitzt und gerade eine raucht. Also eine Pfeife. Hi. Tag. Der kriegt so ein Gruße. Sind Sie der örtliche Arzt? Der bin ich. Sehr schön. Ich bin gerade mit einem ihrer Kollegen unterwegs. Auch ein Kollege und er kratzt sich am Kopf. Und du siehst es runterrieseln. Ist der Typ einfach nur eklig oder hat er was? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, der hat was. Aber ist ja auch egal. Hat er die Krebs? Das ist mir egal, deswegen. Schon ein Problem. Okay. Wir wollten gerne das lokale Wasser untersuchen und Sie fragen, ob Sie uns vielleicht Gerätschaften zur Verfügung stellen. Ich habe ein Laboratorium, aber ich kann Ihnen sagen, Sie werden nicht viel rausfinden. Also das Wasser ist halt brackig, da sind viele Algen drin, da sind irgendwelche Kleinstlebewesen drin und das ist einfach umgekippt. Haben Sie das schon untersucht? Ja, aber wir können gerne nochmal untersuchen. Das würden wir gerne tun, wenn es Ihnen nichts ausmacht. Kein Problem. So, dann steht er auf, macht die Tür, also führt dich herein und durch einen Nebenraum und du gehst praktisch durch einen Raum, wo man so einzelne Pflanzen sieht, die so alle zum Teil wachsen und andere so verdorrt sind. Er scheint da so ein paar Experimente mit Pflanzen zu machen. Genau. Und dann gingst du einen weiter, gehst durch die nächste Tür und dann hast du da ein kleines Laboratorium. So mit Brenner und scheint auch hier Medikamente oder so herzustellen. Ich habe auch keine Ahnung, was ich mache. Ich habe die Pflanzen gesehen. Machen Sie Experimente mit den lokalen, Ja, Meditation. Ich versuche vielleicht das ein oder andere herauszufinden. Wie läuft das so? Nicht gut. Wie bei uns allen. Nicht gut. Was haben Sie denn so rausgefunden? Dass wenn ich die Erde, die ich schon vorher hier so hatte und abgetrennt von der Erde auf dem Boden ist, dann gehen die Pflanzen zum großen Teil ein. Aber wenn die jetzt so mit der Erde verbunden sind, dann scheinen die sehr stark zu sprießen nach oben und unten. Das, was ich herausgefunden habe. Das ist aber interessant. Ja, aber weiter bin ich eigentlich gekommen. Ich dachte, du meldest dich. Also, ja. Haben Sie schon mit dem Wasser experimentiert, ob es da Unterschiede gibt? Nee, immer wenn ich das Wasser reingekippt habe, sind die Pflanzen eingegangen. Das Wasser vom Brunnen? Ja. Und das Wasser vom Laden? Haben Sie das schon probiert? Ja, das ist ganz normal, das Wasser. Also funktioniert. Das heißt, da wachsen sie nochmal? Ja. Oder beziehungsweise nicht normal, sondern je nachdem, wo sie jetzt sind. Wenn sie... No. Ja. Also macht keinen Unterschied. Interessant. Dann benutze ich mein Labor. Ja. Dann einmal Alchemie. Kannst du sowas? Ich nicht. Ach, du musst sagen. Ja. So, dann einmal Wissen. Yay. Yay. Oh. Ja, also da köchelt sowas und da köchelt was und da kommt ein bisschen Rauch. Und voll cool. Du stehst davor, siehst dir richtig aus, aber hast keine Ahnung, was du tust. Also es ist very important dabei auch. Ist der Arzt dabei? Ja, also der guckt da so und aber scheint da jetzt nicht. Also der sieht auch sehr wichtig und wissend aus. Das überzeuge ich ihn zumindest. Sechs, keine Ahnung. Ich würde den Vater zu seinem Sohn begleiten. Ja, also genau, sind wir jetzt wieder da. Also du hast ihm jetzt hochgeholfen. Ja, also ich würde halt dann weitergehen. Ist da. Aber. Ich würde vielleicht, keine Ahnung, also pflanzenkundemäßig halt versuchen, ihm irgendwas, vielleicht dann hab ich irgendwie Tee, keine Ahnung, oder irgendwie so ein Beruhigungs- und Baldrian-Dingens. Gut, dann würden wir jetzt einfach mal Pflanzenkunde, also ob du das in deinem Pflanzenbeutelchen zufälligerweise dabei hast. Nee, also du hast nichts dabei, was ihn jetzt gerade auch unter Drogen setzt. Ich würde zu ihm aufschließen und das nochmal mit Beredsamkeit probieren bei dem Jungen. Ja, also gut, wenn du ihm jetzt hochhilfst und irgendwie nachdenkst, fängt er wieder an, um sich zu schlagen und versucht sich wieder loszureißen und reißen und wirft, ruft viele Flüche raus, die alle ziemlich ungöttlich sind. Genau, und du darfst jetzt einmal handeln würfeln, ob du ihn festhalten kannst. Ich jetzt? Mhm. Ja, ist jetzt sonst nichts anderes, womit ihr... Ja, also er haut und beißt, aber irgendwie scheint die Kraft da bei dir zu sein, du hast ihn richtig fest. Mhm. So, also er schlägt zu und versucht sich loszureißen, kommt aber nicht los. Mann, schreckliches Kind. Mein lieber Junge, wenn du so weitermachst, wirst du deine Eltern niemals im Himmel wiedersehen. Es wird Zeit, dass du dich beruhigst. Das ist bestimmt das, was er hören möchte. Dafür Beredsamkeit? Mhm, erschwert um 30. Oh, das ist aber... Das Kind ist traumatisiert. Egal. Auf 180. 15! Packen, ja! Er fängt, also er bleibt so in dem so hängen. Gut, dass ich Empathie gelöscht habe aus meiner Liste. Und Arschloch sein, perfekt. Und meint dann, aber meine Mutter kommt nicht in den Himmel, hat der Pastor gesagt. Warum hat der Pastor so etwas gesagt? Ich habe noch nicht eins und eins zusammengezählt. Weil meine Mutter eine Hexe ist. Oh. Verdammt, mein Argument ist vernichtet. Aber du solltest doch in den Himmel wollen. Ich will zu Mama. Oh, das Kind. Und wird jetzt schon wieder unruhig. Oh nein! Kann der Vater bitte mal kommen? Ja, der kommt so. Man sieht so jemand aus der Taverne Richtung des Hauses wandern. Also ist er noch nicht da? Nee. Aber jetzt stell dir doch mal vor, was deine Mutter denken würde, wenn du dich so aufführen würdest. Das tut dir doch weh, wenn du so leidest. Richtig, deine Mutter würde nicht wollen, dass du leidest. Er fängt an zu weinen und wieder loszuschlagen. Aber er ist noch ein bisschen kraftlos dabei. Und schreit, lass mich los. Ich bin auf Kinderfreizeit schon immer mit den Kindern überfordert. Ich hasse Kinder. Du wartest jetzt hier, bis jemand kommt und sich um dich kümmern wird. Ist das da hinten der Vater? Sieht man den schon? Ja, oder der, so? Der kommt auf mich. Ist das zugewandt. Der Vater? Ist das ein Vater? Ja. Der wird jetzt ein Machtwort sprechen. Ja. So wie der aussieht, eher nicht. So, er, also, du kriegst jetzt bestimmt Ärger. So, und also er windet sich und schreit: Papa ist auch tot. So. Ich dachte, das wäre der Vater, der da hinten kommt. Und du darfst jetzt nochmal Fandeln würfeln. Ich? Ja. Kackkind, also immer dumme Charaktere, die nicht mal also er, die kleinsten Sachen aber zusammenzählen können. Er beißt dir so auch richtig mies in die Hand, aber scheint nur zu den kleinen Finger zu treffen, kriegst einen Schadenspunkt. Aber du hältst den eisern fest. Er weiß zwar nicht, was du ihm sagen sollst, aber weg kommt er nicht. Ja, gut. So. Der Vater wankt an, so: Mein Sohn. Und ja, der Sohn sagt: Verpiss dich. So. Oh. Okay. So, und man sieht so, wie Trauer im Gesicht vom Vater ist. Ich würde mich zu dem Kind runterknien und sagen, ein Elternteil ist besser als kein. Du bist doch aber hartlich. Du hast doch auch harte Schule erlebt, oder? In deiner Erziehung. Ja, aber ich war auch in der Armee. Und ich weiß, wie es ist, Leute zu verlieren. Okay. Wenn Sie sich um das Kind nicht kümmern können, dann müssen wir es leider in die Obhut der Kirche geben. Du bist in der Armee. Ja, er schluckt. Okay. Also, Entschuldigung, was soll ich? Also, ich weiß auch nicht, wie ich mit ihm umgehen soll. Sie sollten ihn vielleicht erziehen. Und nicht ihren Tag in zwielichtigen Kneipen verbringen. Am Ende des Tages sind ihre Kinder das Einzige, was sie haben. Und sie müssen verstehen, dass sie beide leiden. So. Das Einzige, was ihm von ihrer Frau noch bleibt. Die sind irgendwie echt alle hart. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das ist alles so. Immer weiter drauf in die Wunde. Nein. Er schluckt einmal und, die Augen öffnen hier. Und nimmt den Sohn an der Hand und der Sohn fängt wieder an zu prügeln. So, aber der weiß. Sohn, was ist denn da? Okay, das ist nachvollziehbar. Genau, der ist vollkommen traumatisiert. Ich hätte Betäuben oder sowas als Magie machen sollen. Das wäre jetzt so praktisch. Scheiße. Was mit der Hexe? Kackkind. Ich glaube auch nicht, dass ich Kinder wirklich geil finde. Ansonsten würde ich fragen, ob er mit zum Arzt will, ein bisschen umschieben geht und so. Mit zum Arzt. Die sind alle noch beim Arzt. Gott, das ist gerade irgendwie keine. Das ist anstrengend. Werf ich. Die krieg's gerade nicht hin. Ja, gut, ich frage ihn: Hast du vielleicht Lust, mit mir zum Arzt zu gehen und ein bisschen was zusammenzubrauen, so ein bisschen andere Gedanken zu bekommen? Ja, also, das scheint nicht bei dem anzukommen, bei dem Kind. Also, dann gehe ich jetzt zum Arzt. Hol das Kind, scheiß drauf. Also, der Vater läuft dann, wenn ihr nichts weiter macht, schwankend zum Haus und hat das Kind halt schon fest in der Hand, aber das Kind haut immer wieder zu und ich muss das wohl dem Pastor sagen, da müssen Schritte eingeleitet werden. Ja. Wollen Sie nicht vielleicht ein bisschen Gnade behalten lassen? Das Kind hat gerade seine Mutter verloren. Trotzdem darf es sich nicht so gut nehmen. Ja, wie würden Sie sich denn verhalten? Geht gleich noch ein Zahn, der Kleine. Ich bin ohne Eltern aufgewachsen, ja. Aber in Gottes Obhut ist er ja gut aufgehoben. Also ja, offensichtlich nicht so. Besser als bei seinem Vater. Das ist was Gutes. So. Dir tut das Kind leid, ich denke, ja. Ab in die Kirche. Okay, das war wenig hilfreich. Meine Fresse. Gut. Ich würde gerne meine Hand heilen. Kann ich das einfach so? Ja. Wenn es hinkriegt. Ja, 39 von 38. Ja, die Wunden schließen sich so langsam wieder. Das ist ganz Tollwut. Das klingt Tollwut. Krieg ich wieder Lebenspunkt? Ja, oder? Kannst du da voll machen. Das ist cool. Ich würde mich gerne als Taki auch heilen können. Das ist voll geil. Ja, so. Gut, für mich ist es halt nicht so schlau, mich zu heilen. Ne? Mhm. Ich verbinde in meiner Hand. Und nee, eigentlich ist doch fuck it, hat mich ein bisschen an deinem Finger erwischt. Was? Ja, eben. Das ist so fuck it. Der eine Lebenspunkt. Ja, achso, okay. Gut. Ja, du stehst da immer noch und siehst sehr wichtig aus. Und es passiert einfach nichts. Ja, ich mache ein bisschen Smalltalk mit dem Arzt, um das zu überdecken. Ja, aber er widert den Smalltalk auch. So. Also er macht auch so ein bisschen. Ja, schön. Redet mit dir und. Ich wollte ihn auch fragen, was er da geraucht hat vorhin. Tabak? Nein. Wo bist du jetzt eigentlich? Ich dachte, vielleicht hätten wir auf dem Weg zum Arzt was anderes. Ja, also das bin ich. So. Was anderes? Ja, dann haben wir vorhin ja vielleicht so beruhigende oder erquickende Pülverchen. Ja, für Küchen. Oh, was? Würden wir mal überreden? Nein. Du machst sauber, ne? Ja. 0-0-0? Das ist ein kritischer Fisch. Ach. Mann. Ach so, warum? Das ist das nicht das Beste, was du kannst? Nein, nein, das ist das Beste. Eins. Das ist 100. 100 ist das Schlechteste, was du würfeln kannst. Willst du nochmal würfeln? Oder? Je höher die Zahl ist, desto schlimmer. Also mit, bei sowas kann man davon ausgehen, dass irgendwas explodiert. Dann will ich bitte normal würfeln. Ich möchte nichts explodieren. Du verlierst deine Gesichtszüge. Dann überreden. Oder was ging es gerade? Geistesblitz. Ja, sie hat ihn nach etwas mehr Kraut gefragt. Ach so. Ja. Kraut? 58. Aber ein Geistesblitzpunkt muss ich dir wegstreichen. Er schaut dich so an. So ein bisschen, du hast schon das Gefühl, er könnte dir mehr sagen. Will aber nicht. Will aber nicht. Du bist ja so kompetent. Du wächst dich, ne? Mhm. Ja, leider immer noch. Ja, du sehr gründlich. Wechseln wir Kleider. Ich würde immer noch gerne mit der Familie reden, die die andere Familie verpfiffen hat. Aber ich weiß ja nicht, wo sie wohnt. Nein, du weißt jetzt, dass das und das waren die Nachbarn. Umberto hat auch eine Agenda. Ja. Ja. Umberto will dann zu den Wachleuten mit denen. Mhm. Nass und trocken. Was haben eigentlich die Wachleute gemacht, so, während das Kind da geschrien hat? Ja, also als sich da Jens Hannes noch angenommen wird, haben die so mit den Achseln gezuckt. Ja, ja. Tja. Ja. Shit happens und so. Gut, du kommst, also Kriegsruhe kommt auf jeden Fall beim Arzt an. Mhm. So schnell sieht man sich wieder. Achso, also René, du stehst vor der Tür. Okay, dann klopfe ich. Dann sagst du der Tür ja, so. Also während ihr euch da so da hinten klopft, ist dann halt an der Tür und ihr so, puh, ja, ich geh mal, du machst sie nicht kaputt. Sie macht das ja schon sehr fachmännisch. Und alles gut. Gut. Und läuft dann. Nee, Technik dann, kann ich ja. Genau, und dann geht nach einiger etwas längerer Zeit die Tür auf. Da, ja, so schnell sieht man sich wieder. Ja. Ein Kollege müsste schon da sein, wir wollten das ja, Wasser. Ja, ja, ja, der ist schon da. Der untersucht auch schon das Wasser. Hm, kannst du eintreten? Klar. Dann. Dann führte dich durch den Weg, durch den kleinen Garten, den er angelegt hat, wieder zurück. So, also da, wo das Labor ist. Mhm. Ich guck so, was er da so macht und ja, Entwurf auf Alchemie. Er sieht wichtig aus. Ich hab ihn auch gestrichen. Verdammt, ja. Ich kann gar nicht helfen. Hat niemand Alchemie? Doch. Aber keiner, der da ist. Ja, dann nickelt anerkennt und klopft auf die Schulter. Ja. Sie steht ja zu dritt und sieht sehr wichtig aus, wenn nichts funktioniert.